Alle im Raum. Herrlichkeit ist dir. Deine Herrlichkeit ist dir. Deine Herrlichkeit ist dir. Deine Herrlichkeit ist dir. Deine Sing ihm dein Lied, sing ihm dein Lied. Deines Geistes. richte deinen Blick ganz auf ihn, ins Zentrum seiner Herrlichkeit, ins Zentrum seiner Herrlichkeit. Zentrum seiner Herrlichkeit. Oh, zieh uns ins Zentrum, Heiliger Geist. Zieh uns ins Zentrum, Heiliger Geist. Zieh uns ins Zentrum, Heiliger Geist. Oh, oh, oh. Oh, oh. Seiner Herrlichkeit. Oh, tiefer hinein, Heiliger Geist. Zieh uns tiefer hinein ins Zentrum seiner Herrlichkeit. Zieh uns tiefer hinein. Oh, oh, oh. Oh, lass uns wie Jesaja sein, der ins Zentrum der Herrlichkeit eingetreten ist. Der ins Zentrum der Herrlichkeit geschaut hat. Oh, oh, zieh uns tiefer, zieh uns tiefer, zieh uns tiefer, Koramandia Sandarara. Oh, lass dich ziehen, indem du ihm das Liebeslied deines Herzens, das Liebeslied deines Geistes ziehst. Press hinein, press hinein, press hinein. Dräng dich hinein ins Zentrum der Herrlichkeit, ins Zentrum der Herrlichkeit, ins Zentrum der Herrlichkeit. Oh, dräng hinein, dräng hinein, dräng hinein, dräng hinein. Oh, oh, oh. Das Wasser, Heiliger Geist, bewege die Wasser, Heiliger Geist, bewege die Wasser, Heiliger Geist, bewege die Wasser, Heiliger Geist. Oh. Wie heute Morgen noch einmal die Wasser der Heilung bewegt werden. Da ist ein Engel der Heilung im Raum und er bewegt die Wasser der Heilung im Raum. Du musst nur hineinspringen. Du musst nur hineinspringen. Oh, wenn da Krankheit war in deinem Körper, wenn Ärzte irgendeinen schrecklichen Namen über dir ausgesprochen haben, dann spring hinein, gerade jetzt in den Pool der Heilung. Spring hinein, der Engel berührt die Wasser. Oh, da ist ein Engel der Heilung im Raum. Spring hinein, Oh, spring hinein, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, dass MS weichen muss. Danke, Heiliger Geist, dass Mukoviszidose keine Chance mehr hat. Danke, Heiliger Geist, dass Krebs kein Bleiberecht hat, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass Herzprobleme weichen müssen. Danke, Heiliger Geist, dass Nieren gesund werden. Oh, ich sehe eine Niere mit einer Zyste, das ist eine Zyste in der Niere, in Jesu Namen. Danke, Herr, für deine heilende Kraft. Spring hinein, spring hinein. Oh, bet ihn weiter an, bet ihn weiter an. Lass dich nicht ablenken. Lass dich nicht ablenken. Der Heilige Geist tut sein Werk an Einzelnen. Du springst hinein in diesen Fluss der Heilung. Egal wie der Name heißt, ob er Diabetes heißt, oh, ob er Hashimoto heißt, wie auch immer er heißt, in dem Namen Jesus. Du springst hinein in den Pool der Heilung. Lungenemphysem wird geheilt in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Oh, er rührt die Wasser auf. Wasser der Heilung, Wasser der Heilung. Oh, im Zentrum der Herrlichkeit. Oh, im Zentrum der Herrlichkeit. Schau auf ihn, schau ins Zentrum der Herrlichkeit. Dort begegnest du dem Heiler. Dort begegnest du nicht nur Heilung, sondern dort begegnest du dem Heiler. Er ist der Herr, dein Arzt. Er ist der Herr, dein Heiler. Oh, das sind Räume in Räumen, das sind Räume. Der Heilungsraum hat sich geöffnet, aber jetzt öffnet sich ein neuer Raum. Und ich sehe diesen Raum von Feuer. Ich sehe diesen Raum von Feuer. Ich sehe diesen Raum von Feuer. Jesaja war eingetreten in diesen Raum von Feuer. Als er in das Zentrum der Herrlichkeit schaute, da heißt es, Seraphim standen über ihm, der auf hohem und erhabenem Thron saß. Die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim. Seraphim heißt übersetzt die Brennenden, die Feurigen. Seraphim standen über ihm. Seraphim sind im Zentrum der Herrlichkeit. Die Feurigen. Die Feurigen sind im Zentrum der Herrlichkeit. Das Feuer Gottes ist im Zentrum der Herrlichkeit. Das Feuer Gottes ist im Zentrum der Herrlichkeit. Oh, das Feuer, das Feuer, das Feuer. Oh, da ist Feuer. Oh, Seraphim, Seraphim. Und einer rief dem anderen zu und er sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Das Feuer macht es offenbar, das Feuer macht alles offenbar, was nicht in der Linie ist mit Gott, was nicht auf einer Ebene ist mit Gott. Das Feuer macht es offenbar. Oh, oh, oh. Oh, danke Herr für dein Feuer im Raum. Oh, ich sehe, wie das Feuer mehr und mehr den Raum füllt. Wie das Feuer Gottes mehr und mehr den Raum füllt. Oh, Feuer. Er kommt mit Heiligem Geist und mit Feuer. Er wird euch taufen mit Heiligem Geist und mit Feuer, hat Johannes der Täufer gesagt. Mit Heiligem Geist und mit Feuer. Das Feuer macht es offenbar, hat Paulus gesagt. Das Feuer macht offenbar Gold, Silber, Edelsteine. Das Feuer macht offenbar Holz, Heu und Stroh. Oh, das Feuer macht es offenbar. Oh, oh, oh, oh, oh. Danke für dein Feuer. Danke für dein Feuer der Reinigung heute Morgen hier. Danke für dein Feuer der Reinigung heute Morgen hier. Dieses Feuer reinigt dich von allem, was nicht zu Gott gehört in deinem Leben. Dieses Feuer reinigt dich von allem, was nicht zu Gott passt in deinem Leben heute Morgen. Wenn du das möchtest, dann streck dich einfach gerade jetzt aus. Streck dich gerade jetzt aus. Streck dich gerade jetzt aus. Streck dich gerade jetzt aus. Streck dich gerade jetzt aus. Da flog einer der Seraphim zu mir, sagt Jesaja, und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt. So ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Diese glühende Kohle ist nichts anderes als das Blut Jesu. Das Blut Jesu, das dich reinigt. Das Blut Jesu, das dich wäscht. Das Blut Jesu, das über alles drüber spült, was nicht zu Gott gehört. Gerade jetzt, das Blut Jesu. Das Blut Jesu, wenn das Sünde war in deinem Leben. Weißt du, du kannst in diesem Raum des Geistes sein und du kannst singen voller Begeisterung und trotzdem weiß Gott einfach diese gewohnheitsmäßige Sünde in deinem Leben. Gott kennt dich durch und durch. Gott weiß das, wo Dinge in deinem Leben einfach, ja, einfach noch nicht stimmen. Aber weißt du, er ist nicht hier, um dich zu verdammen, sondern er ist hier, um in Ordnung zu bringen. Er ist hier, um zu reinigen. Er ist hier mit seinem Feuer. Er ist hier mit seinem Blut. Er ist hier, um dich rein zu machen, rein zu waschen. Wenn wir unsere Sünde bekennen, heißt es in 1. Johannes 1, Vers 9, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Schuld und Sünde. Oh, Halleluja, Halleluja. Ich empfinde einfach gerade so stark, wenn du einfach weißt, ja, da ist etwas in deinem Leben, was Gott nicht gefällt und was einfach raus muss aus deinem Leben und du weißt, nur das Feuer kann das rausbrennen, nur das Blut Jesu kann dich reinigen, dann einfach gerade jetzt, wo du bist, fall einfach auf deine Knie, fall einfach auf deine Knie, fall einfach auf deine Knie. Da, wo du bist, egal wo, egal wie, egal was um dich herum ist, fall einfach auf deine Knie und sag einfach: Jesus, reinige mich durch dein Blut. Reinige mich durch dein Blut, gerade jetzt. Reinige mich durch dein Blut. Reinige mich durch dein Blut. Reinige mich durch dein Blut. Ich bekenne dir, ich brauche dein Blut. Ich bekenne dir, ich brauche deine Reinigung. Ich bekenne dir, ich brauche deine Transformation. Ich bekenne dir, ich brauche deine Erneuerung. Ich bekenne dir meine Lauheit. Ich bekenne dir meine Unklarheit. Ich bekenne dir meine Unentschiedenheit. Ich bekenne dir, wo ich dich an zweite Stelle gestellt habe. Ich bekenne es dir, ja, bekenne es ihm. Jetzt kannst du deinen Mund öffnen. Jetzt kannst du deinen Mund öffnen, kannst du einfach zu ihm rufen, zu ihm schreien, zu ihm rufen, einfach ihm das sagen. Weißt du, er verdammt dich nicht, sondern er erlöst dich, er reinigt dich. Sein Blut reinigt dich von aller Ungerechtigkeit. Oh, gerade jetzt. Oh, danke, Jesus, für dein Blut. Danke, Jesus, für dein Blut. Danke, Jesus, für dein Blut. Danke, Jesus, für dein Blut. Danke, Jesus, für dein Blut. Danke, Jesus, für dein Blut. Danke, Jesus, für dein Blut. Oh, und im Blut ist das Feuer. Im Blut ist das Feuer. Ich habe dann noch den Eindruck, dass manche da sind und du sagst, ach, das ist keine Verdammnis für mich in Christus. Und ist doch gar nicht so schlimm. Und der ist schon, der lässt 5 Grad sein. Und ich sage, es gibt keine Verdammnis für dich durch das Blut Christi. Aber anerkenne es und sag wirklich: Herr, es tut mir leid. Mhm. Geh nicht immer wieder drüber. Du bist schon oft drüber gegangen, wenn solche Aufrufe waren. Mhm. Und Gott sagt: Geh nicht länger drüber. Ja. Mein Blut ist wirklich da und ich will dich freisetzen. Wenn du dich beugst, dann bedeutet es keine Knechtschaft, sondern wenn du dich beugst und mein Blut nimmst, dann bedeutet es Freiheit und Leben und Leben und Leben. Weil ich bin gekommen, um dich freizusetzen. Und meine größte Freude ist es, wenn ich dich frei sehe. Frei. Und ich nehme dir nichts weg, sondern ich beschenke dich. Ich beschenke dich. Alles, was du mir hingibst, werde ich hundertfach ersetzen durch viel Schöneres, durch viel Stärkeres, durch mich selbst und durch meine Liebe. Halleluja. Oh ja, ja, ruf zu ihm, bitte ihn um seine Reinigung jetzt, bitte es wirklich mit Ernsthaftigkeit. Nicht nur, okay, jetzt schauen wir mal, was passiert, sondern sei entschieden, heute Morgen ist dein Moment des Durchbruchs, heute Morgen ist dein Moment der Transformation, jetzt in seiner Gegenwart ist dein Moment der Transformation, jetzt oder nie, komm mit dieser Entschiedenheit als diese Transformation. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wir sind in diesem Raum des Feuers, wir sind in diesem Raum des Feuers, das Feuer macht's offenbar und das Feuer reinigt. Komm nur mehr, Heiliger Geist. Komm nur mehr, Heiliger Geist. Komm nur mehr, Heiliger Geist. Ja, ja, ruf zu ihm. Komm nur mehr, Heiliger Geist. Husch nicht drüber weg, husch nicht drüber weg, sondern lass es ihn wirklich ein gründliches Werk an dir tun heute Morgen. Lass ihn wirklich ein gründliches Werk an dir tun. Kore kanamaso koromo. E karandi de vasinda danando. E karananto koromo sondo dodo. Keta karamanto koromondo nono. E karandando toro doton toro do. E tarananto romondo dodo. E teni shamando koriandando dorianda. E nimando rodianda. Uriaria no shadaranana. Und wenn du es ihm gebracht hast, dann ist dieses Feuer, das dich reinigt. Halleluja. Und dann ist dieses Feuer, das dich erneuert. Und dann ist dieses Feuer, das dich sendet. Sendet im Feuer. Siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach: Wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Also das Feuer, das dich reinigt, ist nicht nur ein Feuer für dich, sondern es ist ein Feuer für die Welt. Es ist ein Feuer für die Menschen um dich herum. Er reinigt dich. Er stellt dich wieder her. Er durchströmt dich mit seinem Feuer, aber nicht nur für dich, sondern er strömt durch dich für die Welt. Dieses Feuer ist gegeben für die Welt. Dieses Feuer ist gegeben, damit du in dieser Leidenschaft Gottes brennst. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Da sprach ich: Hier bin ich. Sende mich. Wenn du bereit bist, dich vom Feuer der Leidenschaft durchdringen zu lassen. Gerade jetzt, da ist ein Feuer der Leidenschaft. Dann kannst du gerade jetzt aufstehen, da wo du bist. Wenn du bereit bist, dich vom Feuer der Leidenschaft durchdringen zu lassen. Vom Feuer der Leidenschaft für die Welt. Oh, vom Feuer der Leidenschaft für die Menschen. Weißt du, ich weiß nicht, wo er dich hinsendet. Vielleicht sendet er dich zu deiner Familie, zu deinen Arbeitskollegen oder zu deinen Nachbarn. Vielleicht sendet er dich in deine Stadt. Vielleicht sendet er dich in deine Region. Vielleicht sendet er dich zu einer anderen Volksgruppe. Vielleicht sendet er dich zu Flüchtlingen aus anderen Nationen. Vielleicht sendet er dich zu Moslems. Vielleicht sendet er dich zu Geschäftsleuten. Vielleicht sendet er dich zu Müttern, alleinerziehenden Müttern. Vielleicht sendet er dich zu Jugendlichen. Vielleicht sendet er dich zu Kindern. Vielleicht sendet er dich zu Drogenabhängigen oder zu Alkoholikern. Er wird es dir zeigen, das Feuer wird es offenbar machen. Ich glaube gerade jetzt, dass Gott, wenn jetzt dieses Feuer fällt auf dich, dass gerade jetzt viele klar sehen werden, klarer als je zuvor, wohin Gott dich gesandt hat, wohin er dich sendet. Weil du hast gesagt, hier bin ich, Herr, sende mich. Wenn du es noch nicht gesagt hast, dann sag es ihm gerade jetzt, hier bin ich, Herr, sende mich. Und wir sagen jetzt, Feuer! Es brennt, es brennt. Es brennt, es brennt. Lass es zu, lass es zu. Vielleicht bist du ein bisschen ein Spätzünder und es dauert eine Weile, bis es bei dir durchkommt. Das ist kein Problem, weißt du? Aber bleib drauf, bleib drauf, bleib drauf. Lass dich füllen von diesem Feuer. Lass dich füllen von diesem Feuer. Lass dich füllen von diesem Feuer. Gerade jetzt. Überall, überall im Raum, auch über Livestream. Lasst euch füllen. Das ist ein Moment von heiligem Feuer, wo du sagst, hier bin ich. Sende mich, wo das Feuer Gottes fällt. Feuer. Feuer. Ah, oh, Feuer. Feuer. Ah, oh, Feuer. Ah, oh, Feuer. Feuer. Mehr. Feuer. Oi, ja, schakataka. Opa, la, kataka, la, kataka, la, ach. Puh. Er will dich ganz, er will dich ganz. Er will dich ganz, er will dich ganz. Er will dich nicht nur ein bisschen, er will dich ganz. Er will dich ganz. Feuer. Feuer. Er will dich ganz. Feuer. Feuer. Hier sind einige, die Gott dazu bestimmt hast und du spürst es in deinem Herzen. Er hat dich wirklich dazu bestimmt, ein Leiter in diesem Herrlichkeitsfeuer zu sein, ein Leiter in dieser Herrlichkeitsbewegung. Und du spürst es, dass eine Leitungsfähigkeit auf dich. Woran merkst du, dass eine Leitungsfähigkeit auf dir ist? Du merkst es daran, dass Leute dir tendenziell folgen. Daran merkst du es. Daran merkst du es. Und du hast es vielleicht noch nicht in vollem Maß erfasst, was das alles bedeutet und was das für dich bedeutet und wo er dich noch hinführt. Aber ich glaube, dass heute Morgen Gott wirklich Leiter salbt mit seinem Feuer in einer ganz besonderen Weise. Halleluja, Halleluja. Wenn dich das betrifft und du weißt, du bist bestimmt einfach ein Leiter zu sein in dieser Herrlichkeitsbewegung. Wie gesagt, nicht du möchtest ein Leiter sein, sondern du weißt, du bist bestimmt einer zu sein, weil dir Leute folgen, weil dir Leute folgen. Ja, vielleicht sind es noch nicht viele, die dir folgen, aber du spürst es. Leute folgen dir. Das weiß man. Ja, okay. Wenn dich das betrifft, dann einfach gerade jetzt werden wir alle weiter vom Feuer Gottes berührt werden. Er berührt uns alle weiter vom Feuer Gottes. Kommt einfach. einfach, lass die vielleicht einfach hier durch, lass die hier nach vorne. Okay, lass die hier nach vorne. Halleluja. Aber der Heilige Geist möchte, ihr anderen, ihr könnt bleiben, wo ihr seid, nur lasst sie einfach durch, dass sie nach vorne kommen. Halleluja. Anderen könnt alle bleiben, das ist kein Problem, wir haben Platz. Halleluja. Danke, Jesus. Aber er möchte euch in besonderer Weise eine Zuteilung geben, eine Zuteilung von diesem Feuer. Weil ihr sollt nicht einfach nur Leiter sein im Natürlichen. In dieser Herrlichkeitsbewegung kannst du nicht leiten im Natürlichen, sondern du musst leiten im Geist. Du musst leiten aus dem Feuer. Du musst leiten aus dem Feuer Gottes. Immer wieder neu entzündet vom Feuer Gottes. Vom Feuer Gottes. Überall bis ganz nach hinten. Streckt eure Hände aus. Oh. Feuer! Hier auf dieser Seite. There it is. Da ist es. Mehr, Herr. Und wenn du vom Feuer empfangen hast, du bist ein Leiter. Dann dreh dich um und dann geh auf Leute um dich herum zu und leg ihnen die Hände auf und diene ihnen mit diesem Feuer. Setz das Feuer Gottes frei bei Leuten um dich herum. Setz das Feuer Gottes frei, Leute an deiner Seite, Leute hinter dir. Du bist ein Leiter. Also setz das Feuer Gottes frei. Setz das Feuer Gottes frei. Setz das Feuer Gottes frei. Oh! Ihr könnt überall im Raum, ihr könnt einfach, wenn ihr auf eure Plätze geht, einfach, wenn ihr Leiter seid, einfach leg einfach jemand die Hand auf und setz das Feuer Gottes frei. Setz das Feuer Gottes frei. Du hast es empfangen, umsonst hast du es empfangen. Umsonst gibst du es weiter. Umsonst lässt du es fließen. Oh, Feuer! Jesus. Oh. Und während ihr die Leuten die Hände auflegt, bewegt euch so langsam in Richtung eurer Plätze. Halleluja. Bahnt euch so langsam einen Weg durch das Feuer. Oh, durch das Feuer. Oh, Moloch! Shakarakararara. Oh, glory. Oh, empfang's, nimm's. Feuer. Fire. Okay, bewegt euch einfach Richtung eurem Platz weiter. Bewegt euch Richtung eurem Platz weiter. Braucht jetzt nicht langen Leuten die Hände auflegen und jetzt keine langen Gebete beten, sondern das Feuer fällt sowieso. Das Feuer fällt sowieso. Halleluja. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Halleluja. Halte deinen Blick einfach auf Jesus gerichtet. Halte deinen Blick auf das Zentrum seiner Herrlichkeit gerichtet. Bleib fokussiert. Halleluja. Halleluja. Bleib fokussiert. Bevor Joshua und Janet nochmal kommen und wir dann am Schluss eine Gesamtzuteilung machen mit dem Feuertunnel, da gibt es dann nochmal Feuer. Halleluja. Wollen wir jetzt das Abendmahl zusammen feiern? Wir wollen gemeinsam das Abendmahl feiern. Du hast unter deinem Stuhl hast du so einen Abendmahlsbecher. Nimm ihn einfach hervor, weil das Abendmahl de facto, weißt du, das Abendmahl ist nicht nur einfach, dass wir irgendetwas aus Tradition machen, dass wir irgendwie eine Oblate essen und einen Saft trinken oder einen Wein trinken oder sowas, sondern das Abendmahl richtet uns tatsächlich aus auf das Zentrum der Herrlichkeit. Im Abendmahl findest du alles, was du brauchst, um deinen Blick auf das Zentrum der Herrlichkeit zu richten. Amen. Weil Offenbarung 5, Vers 6 heißt es, und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten, also das ist die Sprache der Herrlichkeit, das kannst du nur im Geist verstehen, inmitten des Thrones, also mitten im Thron drin, mitten in den Ältesten drin. Das ist Dimension hinter der Dimension. Amen. Aber klarer kannst du nicht ausdrücken, dass Johannes hier definitiv in das absolute Zentrum der Herrlichkeit Gottes hineinschaut. Inmitten des Thrones, inmitten der vier lebendigen Wesen, inmitten der Ältesten. Das ist das Zentrum der Herrlichkeit. Amen. Und was sieht er? Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen, und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Amen. Ein Lamm, sag mal ein Lamm. Ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Also im Zentrum der Herrlichkeit siehst du das Lamm, das geschlachtet wurde. Amen. Mit anderen Worten, im Zentrum der Herrlichkeit siehst du den verwundeten Jesus, du siehst den, durch dessen Striemen du geheilt worden bist. Und weißt du, wir sollten nicht so immer so schnell darüber hinweghuschen, über die Striemen. Verstehst du, es ist wichtig, dass du es zusammen siehst, die Heilung und die Striemen. Amen. Weil das ist das Zentrum der Herrlichkeit. Im Zentrum der Herrlichkeit ist das Lamm. Im Zentrum der Herrlichkeit siehst du den zerbrochenen Leib von Jesus. Im Zentrum der Herrlichkeit siehst du, was es ihn gekostet hat. Im Zentrum der Herrlichkeit siehst du die Schmerzen, die er auf sich geladen hat. Im Zentrum der Herrlichkeit, ich habe das in meinem Buch übrigens sehr ausführlich beschrieben, da kannst du drüber meditieren hier, im Zentrum der Herrlichkeit. Im Zentrum der Herrlichkeit, im Zentrum der Herrlichkeit siehst du die Metallstücke, die durch seinen Leib hindurchgingen und bis auf die Knochen runter das Fleisch abgezogen haben. Das ist im Zentrum der Herrlichkeit. Amen. Das ist nicht vor der Herrlichkeit, sondern es ist im Zentrum der Herrlichkeit. Manche Christen machen den Fehler und sagen, wir leben jetzt im Zeitalter der Herrlichkeit, also ist das Kreuz vorbei. Ja, das Kreuz ist vorbei im Sinne von, es ist vollbracht. Aber das Kreuz ist immer noch im Zentrum der Herrlichkeit. Amen. Das Lamm ist im Zentrum der Herrlichkeit. Der zerbrochene Leib, der symbolisiert wird in dem Brot, ist im Zentrum der Herrlichkeit. Wenn du deinen Blick auf das Zentrum der Herrlichkeit richten willst, dann solltest du deinen Blick richten auf die Wunden Jesu zum einen. Amen. Du solltest deinen Blick richten, weißt du, auch wenn du krank bist, dann richte deinen Blick auf die Wunden Jesu zuerst. Richte deinen Blick da drauf. Schau, weißt du, in jeder Strieme, die ihm geschlagen wurde, ist ein Teil deiner Krankheit drin. Oder deine Krankheit. In jedem Schmerz, der ihm zugefügt wurde, als ihm die Dornenkrone auf den Kopf gedrückt wurde, ist ein Teil deiner Gebundenheit auf ihn gelegt worden. Gedankliche Gebundenheit, dafür steht die Dornenkrone. Amen. Ist im Zentrum der Herrlichkeit. Du solltest da mal verharren. Solltest du dir das geben, mal einfach mal eine Zeit da zu verharren. Und dir bewusst machen, das ist das, was es Jesus gekostet hat. Weißt du, wenn Jesus das nicht wollte, dass du deinen Blick darauf richtest, immer wieder neu, dann hätte er nicht gesagt, als er das Abendmahl eingesetzt hat, dies tut zu meinem Gedächtnis. Amen. Mit anderen Worten, dies tut in Erinnerung. Erinnert euch an den Preis, den es mich gekostet hat. Erinnert euch an meine Striemen. Erinnert euch an meinen zerbrochenen Leib. Das ist der erste Teil des Abendmahls. Der zerbrochene Leib Jesu Christi. Erinnert euch daran. Es ist im Zentrum der Herrlichkeit. Das geschlachtete Lamm. Und dann erinnert euch daran, dass die Todeswunde des Lammes geheilt worden ist. Amen. Erinnert euch daran, dass ich auferstanden bin. Erinnert euch daran, dass meine Wunden sich verwandelt haben. Weißt du, Jesus blutete nicht mehr, als er den Jüngern begegnete nach seiner Auferstehung, sondern die Wunden hatten sich geschlossen. Sie waren noch da, aber sie hatten sich geschlossen. Die Auferstehungskraft hatte sie geschlossen. Amen. Und genauso verwandelt er deine Wunden. Er schließt deine Wunden. Er heilt deine Wunden. Und ich sage dir, er macht noch mehr. Und auch das sollst du sehen im Zentrum der Herrlichkeit. So wie Jesus, als Johannes ihn gesehen hat in der Offenbarung, in Offenbarung 1, wie die Herrlichkeit von ihm strahlte. Er hat den Verherrlichten gesehen. Amen. Verherrlicht, so verherrlicht, dass die Herrlichkeit Gottes sogar seine Wunden durchstrahlt hat. Und deswegen sieh im Zentrum der Herrlichkeit. Also jede Wunde, die dir jemals geschlagen wurde, jede Krankheit, die jemals dein Körper durchgemacht hat, sie wurde geheilt durch die Kraft der Auferstehung. Und sie wurde verherrlicht durch seine Verherrlichung. Amen. Ich habe das mal in der Vision gesehen während dem Lobpreis. Und ich habe gesehen, wirklich blutende Wunden. Und es waren zum einen die blutenden Wunden von Jesus. Ja, ich habe sie in den Händen gesehen. Es waren die blutenden Wunden von Jesus am Kreuz. Aber gleichzeitig wusste ich in dem Moment, als ich es gesehen habe, ich wusste, das sind nicht nur seine Wunden, sondern es sind die Wunden all der Söhne und Töchter Gottes, die seither mit ihm gelitten haben. Es sind alle unsere Wunden. Und ich habe sie bluten sehen, ich habe diese blutenden Wunden gesehen und im nächsten Moment hat sich die Vision verändert und dann habe ich gesehen, wie dieses Blut geronnen ist in den Wunden und wie die Wunden fest wurden. Und dann hat sich das Bild ein zweites Mal verändert und dann habe ich gesehen, wie diese geronnenen Wunden zu Gold wurden. Sie wurden zu Gold und sie begannen zu strahlen. Amen. Also Gott möchte und Gott wird jede einzelne Wunde, die jemals in deinem Leben gewesen ist, er wird sie in Herrlichkeit verwandeln. Amen. Er verherrlicht Wunden. Nicht in dem Sinn, dass wir Wunden anbeten, verstehst du? Wir beten da nicht das Leiden an. Also das Interessante war, ich hatte mal eine andere Vision, das möchte ich auch sagen, das habe ich, glaube ich, noch nie weitergegeben. Aber ich hatte eine Vision, wo ich gesehen habe, die Dornenkrone von Jesus. Und ich habe gesehen, wie diese Dornenkrone, und das war nach der Verherrlichung von Jesus offensichtlich, weil ich habe gesehen, wie diese Dornenkrone total geleuchtet hat, in Rot und in Blau. Und ich wusste, das ist das ist die Ehrenkrone von Jesus. Ich wusste, das hat der Vater ihm verliehen. Ja, wie es heißt in Philipper 2, darum hat Gott ihn auch erhöht, weil er sein Leben nicht geliebt hat bis zum Tod. Ich wusste, das ist die Krone, die der Vater Jesus gegeben hat, um seiner Schmerzen willen. Aber gleichzeitig, während ich darauf geschaut habe, sagte eine Stimme mir und sagte, Jesus hat diese Krone nicht einfach nur wegen seiner Leiden an sich bekommen, sondern Jesus hat diese Krone bekommen, weil er durch das Leiden in Liebe hindurchgegangen ist. Weißt du, viele Menschen leiden, auch Christen leiden manchmal. Entscheidend ist nicht, weißt du, du kannst dir keinen Stolz daraus machen, dass du leidest. Manchmal gibt es Christen, die laufen rum und sagen, wow, Joshua hat es gestern auch erwähnt, wow, ich gehe durch die schwersten Kämpfe, weil ich habe die größte Berufung. Bei mir sind die meisten Teufel, weil ich bin der Größte. Verstehst du? Gott will nicht, dass wir Leiden groß machen. Entscheidend ist nicht das Leiden an sich, sondern entscheidend ist, wie du durchgehst. Amen. Deswegen hat Jesus gesagt in Matthäus 24, die Liebe von vielen wird erkalten, weil viele Anstoß nehmen werden. Weißt du, du kannst Anstoß nehmen. Anstoß nehmen heißt zu Fall kommen. Anstoß nehmen heißt in deinem Herzen es nicht loslassen. Anstoß nehmen heißt anklagen. Heißt, du kannst Gott anklagen, zum Beispiel für das, wodurch du durchgehst. Herr, warum, warum? Und weißt du, Gott hat kein Problem, wenn du das mal sagst, aber du musst wieder davon wegkommen. Weil die Verherrlichung kommt durch das Durchgehen in Liebe. In Liebe. Wer in der Liebe bleibt, heißt es, in dem bleibt Gott. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Das alles Entscheidende ist, dass ganz egal, durch welche Kämpfe du durchgehst, ganz egal, wie sehr dir vielleicht Unrecht geschieht oder wie sehr du meinst, dass dir Unrecht geschieht. Vielleicht bist du der Meinung, dass du so schlimm leidest wie keiner sonst auf der ganzen Welt. Deine Umstände sind die schlimmsten von allen. Ja, das gibt es ein paar Beispiele in der Bibel von Leuten, die das auch geglaubt haben, aber Gott hat sie dann korrigiert. Ja? Amen. Aber weißt du, ganz egal, wie schlimm es dir vorkommen mag, wodurch du durchgehst, manchmal, entscheidend ist, dass du in der Liebe bleibst. Und von dort her wird alles verwandelt. Ich habe gesehen, wie diese Wunden zu Gold wurden. Und wenn deine Wunden zu Gold werden, dann heißt es, sie strahlen in der Herrlichkeit. Gold steht für die Herrlichkeit. Und wenn du strahlst in der Herrlichkeit, dann heißt es, dass andere Menschen gesegnet werden. Gerade aufgrund dessen, wodurch du durchgegangen bist. Amen. Wodurch du durchgegangen bist in Liebe, das wird zum Segen für andere Menschen. Deswegen wurde Jesus erhöht. Deswegen hat Gott ihm den Namen gegeben, der über alle Namen gegangen ist, der über alle Namen ist, weil er durchgegangen ist in Liebe. Und deswegen ist das alles Entscheidende. Weißt du, wenn du an das denkst, was Jesus für dich getan hat, wenn du an seinen zerbrochenen Leib denkst und an sein vergossenes Blut denkst, da werden wir gleich noch mehr dran denken. Weißt du, dann ist wichtig, dass du dir bewusst machst, er ist in Liebe auslebe und in Liebe durchgegangen. Du kannst es sehen am Kreuz, ja, wo sie ihn so schwer verletzt haben. Was hat er gesagt? Er hat nicht gesagt, und manche Christen würden das machen, manche sogar, die sich Propheten nennen, sagen dann, und ich verfluche dich in dem Namen Jesus und du wirst das Licht der Sonne nicht mehr sehen. Hat er nicht gemacht. Sondern er hat gebetet für seine Verfolger und er hat gesagt, Vater, vergib ihnen, weil sie wissen nicht, was sie tun. Mit anderen Worten, er hat gesagt, sie wissen gar nicht, welche Teufel sie sich reinholen in ihr Leben. Und deswegen bitte, Herr, gib ihnen nicht nach dem, was sie verdient haben, sondern nach deiner Gnade. Also das ist Liebe. Das ist Liebe. Also und das ist das Herz dessen, was Jesus für uns getan hat. Das Herz dessen, was Jesus für uns getan hat, ist die Liebe, ist seine Liebe. Also seine Liebe, dass er jede einzelne Krankheit auf sich genommen hat. Jeden einzelnen Schmerz deines Körpers. Dass er aus Liebe durchgegangen ist. Das heißt, er hat seinen Mund nicht geöffnet, als er wie ein Schaf zur Schlachtbank geführt wurde. Er hat sie nicht verflucht, er hat nicht geschimpft, er hat nicht geklagt, er hat auch nicht gejammert. Sondern er ist einfach durchgegangen in Liebe, weil er dich vor Augen hatte. Weil er deine Schmerzen vor Augen hatte. Und weil er eine Freude vor Augen hatte, wie es in Hebräer 12 heißt, eine Freude von vielen Söhnen und Töchtern, so wie du und ich, die ihm nachfolgen und die in dieser Liebe leben und die durch seine Striemen geheilt worden sind. Halleluja. Lass uns als erstes die erste Folie abnehmen und lass uns das Brot nehmen oder die Oblate. Ja. Lass uns die Oblate nehmen. Und wenn du von zu Hause im Livestream zuschaust, schnapp dir schnell ein Stück Brot. Das muss keine Oblate sein. Das kann auch was Leckereres sein. Halleluja. Aber nimm dir das. Und dann lass uns das Brot hochhalten zusammen und lass uns wirklich auf seinen zerbrochenen Leib schauen. Lass uns einfach einen Moment ins Zentrum der Herrlichkeit schauen, wo seine Striemen zu unserer Heilung geschlagen wurden, wo er durchgegangen ist, durch alle diese Schmerzen, aus Liebe. Und lass uns tiefer schauen in das Zentrum der Herrlichkeit und lass uns das Lamm sehen, das geschlachtet wurde, aber dessen Todeswunde geheilt worden ist. Seine Wunden haben sich geschlossen. Da ist Heilung in den Striemen Jesu. Und ich danke dir, Herr, dass deine heilende Kraft jetzt fließt, während wir dieses Brot essen, Herr. Ich danke dir, Herr, dass deine heilende Kraft in den Körper fließt, Herr. Dass deine heilende Kraft die Schmerzen aus den Körpern entfernt, Herr. Oh, du hast sie getragen. Raus aus den Körpern, in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater, dass du Jesus den Namen gegeben hast, der über jeden Namen ist, egal wie die Krankheit heißen mag, egal wie die Ursache genannt werden wird, egal was der menschliche Verstand sich überlegt hat, woher das kommt. Durch die Striemen von Jesu ist uns dafür Heilung geworden. Und Jesus, wir schauen weiter auf das Zentrum. Auf das Zentrum, Herr, du bist nicht nur auferstanden und die Wunden haben sich nicht nur geschlossen, sondern du bist auch aufgefahren in den Himmel und du hast dich zur Rechten Gottes gesetzt. Du hast dich gesetzt in das Zentrum der Herrlichkeit, zur Rechten des Vaters. Und deine Wunden sind zu Gold geworden. Deine Wunden sind verherrlicht. Und so glauben wir jetzt, Herr, dass du gerade jetzt auch an diesem Wochenende, dass du Wunden der Vergangenheit, seien es körperliche Wunden oder seien es auch seelische Wunden der Vergangenheit, dass du sie nicht nur schließt an diesem Wochenende, Herr, dass wir sie nicht nur hinter uns lassen, Herr, sondern dass deine Herrlichkeit über unseren Wunden aufstrahlt, aufstrahlt in Macht und in Kraft. Und deinen Namen verherrlicht, Jesus. Und dich verherrlicht, Herr. Danke, dass du uns von hier gehen lässt als Strahlende. Als Strahlende. Oh. strahlen vor Freude, strahlen vor Herrlichkeit, strahlen vor Glück, weil wir eins geworden sind mit dir. Eins geworden mit deinem zerbrochenen Leib, Herr, durch den uns Heilung geworden ist. Und jetzt sieh einfach, während du dieses Brot isst, sieh einfach wie im Geist, wie sein Leib mit deinem Leib verschmolzen ist. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Die heilende Kraft Gottes fließt, fließt. Ich sehe, wie der Augeninnendruck bei einer Person sich normalisiert, gerade jetzt. Vielleicht haben die Ärzte gesagt, Glaukom oder was auch immer. Aber der Augeninnendruck normalisiert sich jetzt auf übernatürliche Weise. Nimm das im Glauben, nimm das im Glauben. Das nächste Mal, wenn du zum Arzt gehst, wird er keine Werte mehr finden, die bedenklich sind. In Jesu Namen, nimm das im Glauben. Halleluja, danke Jesus. Nimm das im Glauben. Einige werden feststellen, wenn sie nach Hause kommen, du hast vielleicht schlecht gehört, vielleicht nicht so schlecht, dass du ein Hörgerät hattest, aber du hast zu Hause immer deinen Fernseher laut gestellt und du wirst vielleicht feststellen, wenn du nach Hause kommst, dass vielleicht dein Ehepartner plötzlich sagt, oh, du stellst den Fernseher gar nicht mehr so laut. Amen. Durch die Wunden Jesu bist du geheilt. Nimm das für deine Ohren. Nimm das für deine Ohren. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und die Bibel sagt, das Leben eines Menschen oder einer Seele, überhaupt einer Seele, auch von Tieren sogar, sagt er, das Leben ist im Blut. Das heißt, als Jesus sein Blut vergossen hat für uns, hat er sein Leben für unser Leben gegeben. Das heißt, er hat sein Leben zu dem gemacht, wozu eigentlich unser Leben werden sollte ohne das Erlösungswerk. Weil die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist was? Der Tod. Amen. Und der Tod nicht nur im körperlichen Sinn, sondern auch der Tod im geistlichen Sinn. Der ewige Tod. Die ewige Trennung von Gott. Du kannst es Hölle nennen. Es ist der ewige Tod. Und diesen ewigen Tod hat Jesus auf sich genommen. Und als er gerufen hat am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hat er das ein für alle Mal stellvertretend für uns ausgerufen. Nicht, dass wir jetzt jeden Tag sagen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sondern er hat es auf sich genommen, damit wir sagen können, wie Paulus gesagt hat, in Römer 8, Vers 35, was kann uns noch trennen von der Liebe Christi? Was kann uns noch scheiden von der Liebe Gottes? Und dann hat er es aufgezählt. Tod oder Leben oder Ängste oder Gefahren oder Verfolgung oder Dämonen oder Mächte oder irgendetwas. Nichts wird uns mehr trennen können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Halleluja. Das ist sein Blut. Amen. Das ist sein Blut, das für dich vergossen wurde. Er hat sein Leben gegeben, damit du das Leben haben kannst. Ewiges Leben. Damit du tatsächlich, weißt du, sagen kannst, Jesus, ich nehme dich an als mein Erlöser. Sei du der Herr meines Lebens. Und in dem Moment, wo du das sagst, wird es Realität und er tauscht dein altes, dem Tod verfallenes Leben, tauscht er aus und gibt dir anstattdessen sein neues Leben. Wenn du heute Morgen hier bist und du hast noch nicht diese Gewissheit in deinem Herzen, dass wenn du heute sterben würdest, physisch, weil wir sterben noch physisch, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, werden wir alle physisch sterben. Aber wenn du heute Morgen hier bist und du hast noch nicht diese Gewissheit, dass wenn du heute sterben würdest, weil es kann manchmal auch schnell gehen, ja, wenn du heute sterben würdest, dass du dann in alle Ewigkeit bei Gott wärst, weil du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du sein Kind bist und dass Jesus dein persönlicher Erlöser ist. Wenn du diese Gewissheit noch nicht hast, dann würde ich dir jetzt an dieser Stelle empfehlen, mit mir zusammen einen Moment innezuhalten, bevor wir das Blut zu uns nehmen. Und wirklich mit mir ein Gebet zu sprechen, mit dem du Jesus einlädst als den Herrn deines Lebens. Weil er sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer mich aufnimmt, dem gebe ich die Macht, ein Kind Gottes zu sein. Und das Wort sagt, wenn wir mit unserem Herzen glauben, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist und mit unserem Mund bekennen, dass er der Herr ist, dann werden wir errettet. Das heißt, du musst es mit deinem Mund bekennen. Vielleicht hast du noch nie in deinem Leben wirklich auch vor Zeugen dieses Bekenntnis gesprochen, wo du gesagt hast, ich gehöre von heute an zu Jesus. Ich nehme Jesus als meinen persönlichen Erlöser an. Weil wenn du das getan hast, dann gibt der Heilige Geist dir Zeugnis und du weißt, dass du weißt, dass du weißt, egal was heute noch passiert im Lauf dieses Tages. Und wenn du heute noch an der Schwelle der Ewigkeit stehst, dann weißt du, dass du bei ihm sein wirst. Aber wenn du diese Gewissheit nicht hast, dann gerade jetzt, bevor wir das Blut essen, sprich mir einfach ein Gebet nach, indem du dich mit deinem Herzen damit eins machst und vollziehe einfach diesen Schritt und sag einfach laut mir hinterher, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du dein Blut für mich vergossen hast. Und damit dein Leben für mich gegeben hast. Heute Morgen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bekenne ich, ich glaube mit meinem Herzen, dass du aus den Toten auferstanden bist. Und ich bekenne jetzt mit meinem Mund, Jesus, du bist mein Herr und mein Erlöser. Komm und fülle mich mit deinem Geist heute Morgen. Komm in mein Herz. Mach du jetzt mein Leben neu. Tausche mein altes Leben gegen dein neues Leben. Vater, ich bete dieses Gebet. In Jesu Namen. Amen. Und wenn du dieses Gebet jetzt vielleicht heute Morgen zum ersten Mal gebetet hast, dann segne ich dich gerade jetzt und ich bete für dich und ich setze dich frei in Jesu Namen. Es ist vollbracht für dich. Das Blut Jesu hat für dich bezahlt. Er hat dir vergeben. Das Blut hat dich gereinigt. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Wenn du Sünde begangen hast, und mit Sicherheit hast du es, wenn du ohne Jesus gelebt hast, und Jesus hat gesagt, die Sünde ist die, dass wir ihm nicht vertraut haben, dass wir ihm nicht geglaubt haben. Ja, aber gerade jetzt, ich spreche dir zu, durch das Blut Jesu Christi, dir ist vergeben. In Jesu Namen. Wenn wir unsere Sünde bekennen, heißt es 1. Johannes 1,9, wir hatten es vorher schon, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ich spreche dir gerade jetzt zu, sei gereinigt in Jesu Namen. Amen. Amen. Und jetzt lass uns die zweite Folie abnehmen. Die ist schon ein bisschen schwieriger. Ja. Danke, Jesus. Okay, lass uns den Becher hochhalten. Danke, Jesus, für dein kostbares Blut, das du vergossen hast. Wegen unserer Sünde und für unsere Sünde. Danke, dass dein Leben in diesem Blut war und ist. Du hast gesagt, wir sollen uns daran erinnern. Wir sollen es im Glauben immer wieder neu in uns aufnehmen. Herr, wir sollen uns ausrichten auf das Zentrum der Herrlichkeit, wo dein Leben gegeben wurde, damit wir das Leben Gottes empfangen können. Und Herr, indem wir dieses Blut trinken, Herr, nehmen wir wirklich das Leben Gottes in uns auf und wir nehmen es auf für unsere Seele, wir nehmen es auf für unsere Gedanken, für unsere Gefühle, für unseren Willen, wir nehmen es auf für unseren gesamten Blutkreislauf, Herr. Herr, und damit für alle Organe und Funktionen auch unseres Körpers. Wir nehmen es auf in unserem Körper. Wir absorbieren dein Blut und damit dein Leben, Herr. Und wir sagen, ja, durch dein Blut sind wir eins geworden mit Gott. Eins mit dir, verschmolzen in Jesu Namen. Amen. Amen. Lass es uns zusammen trinken. Wow. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Petrus sagt in 1. Petrus 1, Vers 3, darin, also in diesem Geheimnis, in dem, was Christus für euch getan hat, darin jubelt ihr. Amen. Komm, lass uns mal diesen Jubelruf hören. Halleluja. Darin. Yes! Woohoo! Yes, Lord! We love you. Wir lieben dich, Jesus. Darin jubelt ihr. Auch wenn ihr jetzt noch kurze Zeit, wenn es denn sein muss, von mancherlei Prüfung heimgesucht werdet. So soll die Echtheit eures Glaubens, davon habe ich gesprochen, die wertvoller ist als Gold, das vergänglich ist. Das ist die goldene Herrlichkeit, die hervorkommt, wenn du in Liebe durchgehst. Obwohl es im Feuer geprüft wurde, soll diese Echtheit eures Glaubens zutage treten und Lob und Preis und Ehre euch zukommen, wenn Jesus Christus sich offenbart. Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obwohl ihr ihn auch jetzt noch nicht seht. Im Geist schon, aber nicht im Natürlichen. Und über ihn, und jetzt kommt's nochmal, und über ihn jubelt ihr in, ja, Amen, über ihn jubelt ihr. Halleluja. Über ihn jubelt ihr in unaussprechlicher und verherrlichter Freude. Das ist so gewaltig. In unaussprechlicher und verherrlichter Freude. Halleluja. Es gefällt mir so, die englische Übersetzung gefällt mir so gut. Joy unspeakable and full of glory. Halleluja. I love it. Joy unspeakable and full of glory. It's the King James Version. Halleluja. Also, in dieser verherrlichten, ungetrübten, herrlichkeitserfüllten Freude jubeln wir. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt. Deswegen, die Freude ist sehr, sehr wichtig. Das hast du an diesem Wochenende schon öfters mal gelernt. Ja? Ist wichtig für uns als Christen. Die Freude ist sehr, sehr wichtig. Weil er sagt, im letzten Satz, er sagt, so, sag mal so. Also, indem ihr über ihn jubelt. Amen. Indem ihr euch mit verherrlichter Freude über ihn freut. Mit unaussprechlicher Freude. Also, ohne Worte, aber mit umso mehr Jubel. Amen. Indem ihr euch so freut, sagt er, so erreicht ihr das Ziel eures Glaubens, das Heil eurer Seelen. Amen. Mit anderen Worten, ohne Freude werden wir es nicht schaffen. Amen. Ohne Freude werden wir nicht durchkommen. Ohne die verherrlichte Freude über das, was Jesus getan hat für uns. Ohne die verherrlichte Freude über das Zentrum der Herrlichkeit. Über das geschlachtete Lamm. Über das auferstandene Lamm. Über das verherrlichte Lamm. Ohne diese verherrlichte Freude werden wir es nicht schaffen. Also lass uns noch ein drittes und letztes Mal, lass uns noch mal so richtig dieser Freude Raum geben. Komm, du kannst auch tanzen und springen oder wie auch immer, aber drück einfach diese Freude aus. Halleluja. Yeah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes. Yes, Lord. Halleluja. Preis den Herrn. Amen. So erreicht ihr das Ziel eures Glaubens. Denk immer dran im Alltag, wenn du durch Sachen durchgehst. So erreichst du das Ziel deines Glaubens, indem du über ihn jubelst. Halleluja. Preis den Herrn. Und jetzt möchte ich Joshua und Janet, so wie sie es auf ihrem Herzen haben, einfach uns noch zu dienen, auch mit dem Wort, uns noch einige Dinge zu sagen. Ich komme dann wieder dann zur Impartation und Sammlung und so weiter. Halleluja, am Schluss. Genau. So, I don't know how you want to do it. You want to come up both? Or? Yeah, okay, so. Just as you like. Geben wir Ihnen beiden nochmal einen kräftigen Applaus. Es ist so eine Ehre, dass Sie hier sind. Halleluja. Joshua und Janet Mills, Liberty und Legacy, Halleluja. Die ganze Familie, Halleluja. Was für ein Segen, dass Sie da sind. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Halleluja. Praise God. Preist den Herrn. Who the glory is here. Die Herrlichkeit ist hier. God is here in his glory. Gott ist hier in seiner Herrlichkeit. He's wonderful. Er ist wunderbar. Praise God. Okay. Preist den Herrn. There's a few things we want to give away this morning. Ein paar Dinge, die wir weitergeben möchten heute Morgen. We want to let you know once again that our resources are available out in the store. Und wir möchten auch, dass ihr wisst, dass unsere, and dass das alles auch am Büchertisch zu erhalten ist. We've got a lot of resources that can really encourage your walk in the glory. Wir haben viele Dinge, die wirklich deinen Wandel in der Herrlichkeit ermutigen können. They are in English. Es ist in Englisch. Although we have a couple books in German that are out there. Aber wir haben auch schon ein paar Bücher auf Deutsch, die du bekommen kannst. But I want to mention some of our soaking CDs. Aber ich möchte einige unserer soaking CDs erwähnen. This one's called Mind Freedom. Die heißt Verstandesfreiheit. I think one of the greatest breakthroughs we can ever get is in our mind. Ich glaube, ein der größten Durchbrüche, die wir überhaupt bekommen können, ist in unserem Verstand. The greatest battle we fight is in our mind. Die größten Kämpfe, die wir kämpfen, kämpfen in unserem Verstand. So God wants to give you mind freedom. Und Gott möchte dir da Freiheit schenken. Some of the tracks on here are Break Agreement, Capture Every Thought. Einige Lieder hier sind bricht das die Übereinstimmung, nimm jeden Gedanken gefangen. Word Power. Kraft des Wortes. And this was recorded, Janet and I recorded this album. Und Janet und ich haben dieses Album along with a lady named Kathy DeGraw. Mit einer Frau, die heißt Kathy DeGraw. Yeah. Who needs a little bit of mind freedom? Also wer braucht ein bisschen Verstandesfreiheit? Okay, there's quite a few of you. Da gibt's einige. I want to hand it to that brother right up there in the balcony. Ich möchte yeah, right dem, there. Auf Maybe we can get somebody geben. To take it up there to him. Vielleicht kann es jemand ihm hochbringen. Okay, right there, that brother right there. Dem Bruder yep. da oben, ja. Awesome, great, thank you. Wunderbar. The people in the balcony generally never get all the free stuff, so. Die auf der Empore yeah, bekommen normalerweise nicht nice. Das kostenlose Zeug. Well, yesterday I had shared a little bit about my testimony with childbirth and the glory. Gestern habe ich ein bisschen mein Zeugnis geteilt über die Geburt in der Herrlichkeit. I also released a 3-hour album. Ich habe auch ein 3-stündiges Album herausgebracht. For those that are believing to conceive, those that are pregnant, those that are believing for a supernatural pain-free delivery. Also für die, die schwanger sind oder dabei sind, schwanger zu werden, dass sie einfach die und die glauben für eine schmerzfreie Geburt. And so this is filled with beautiful soaking music, scriptures, decrees. Also es ist gefüllt mit soaking Schriftstellen, Erklärungen, Proklamationen. It's really a glory-filled album. Es ist ein herrlichkeitserfülltes Album. When I was in the recording studio recording this album, als ich im Studio war und wir das Album aufgenommen hatten, actually had to stop a few times because I was so overwhelmed with the presence of the Lord. Da musste ich echt ein paar Mal auch abbrechen, weil ich einfach so überwältigt war von der Gegenwart des Herrn. And I could actually see life coming to this earth. Und ich konnte wirklich sehen, wie Leben in diese Welt kommt. I could see the beautiful supernatural deliveries of many children in the nations. Ich konnte die wunderschöne übernatürliche Geburt von vielen Kindern in den Nationen sehen. And so for someone that's believing to have a baby, I want to give this to you this morning. Also für jemanden, der für ein Baby glaubt, dir möchte ich das geben. So just receive. Also empfang es. All right. Awesome. You're so welcome. For all oh, that's wonderful. Praise God. Praise God. Aww. That's so sweet. Das ist so schön. We've got a worship album out there, No Limitations. Wir haben like a copy of Lobpreisalbum und No okay. Limitations. Brother right there. Das? Ja, yep. Du. So that into you. We've got another album, it's called Opening the Portals. Wir haben ein Album, das heißt Das Portal öffnen. This is like a spiritual cleanse. Das ist wie eine geistliche Reinigung. It starts with your heart. Es fängt in deinem Herzen an. Then it deals with your mouth. Dann geht's in your deinen eyes Mund, and your ears, in deine Augen, in deine Ohren, your mind, dein Verstand, your innermost being, dein Innerstes, your hands, your feet, deine Hände, deine Füße. And by the time it's all done, und wenn du dann fertig bist, you are on fire and ready to go with God. Okay, right there. Yeah, so, yeah, yeah. Awesome. Feuer und dann bist du bereit mit opening Gott zu gehen, the portals, die awesome. Portale zu öffnen. And then this album here is over 70 minutes of praying in the spirit. Und das Album Malcolm, hier, do you have this one? Das Album ist mehr als 70 no? Minuten okay. im Geist beten. Habt ihr das schon? Do you have this one? Hast du das Album schon? No, I want to show it to you. I want to give it to you. Dann möchte ich das dir geben. Yeah. I want to bless you with this. Möchte ich dir It's over 70 beten. Minutes of praying in the spirit. Also das ist Beten im Geist. And it's got 5 different tracks. We recorded this along with Und es hat fünf Lieder sind da drauf. Some of our friends. Uh-huh. Malcolm, I also want to bless you with this. It's Activating Angels 365. Und ich möchte dich auch yeah, damit awesome. Segnen. Okay. It's a calendar, das 365 Kalender. Days a year. Well, this year it's 366, and actually there are 366 days in there, but... Also für dieses Jahr sind es 366 Tage. You only Tage. Use one of those days every 4 years. Anyway. Aber, yeah. Every day is a scripture... Für jeden Tag ist da eine Schriftstelle drin, decree, mit einer Proklamation and a command to release those angels und over your day. So, ein Befehl, diese Engel über deinem Leben freizusetzen. It's really powerful and it's based on Psalm 103. Das ist basiert auf Psalm 103. Verse 20, which tells us, Vers 20, wo es the heißt, angels, da heißt es, die Engel hearken or they're obedient to the voice of God's word. Hören auf die Stimme Gottes. And we are the ones that get to speak God's word. Und wir sind diejenigen, die Gottes Wort aussprechen. So God gives us his word, we speak it and then the angels move on. Also wir, it's amazing. Gott gibt uns sein Wort, wir sprechen es und die Engel reagieren darauf. You know, I've made an observation here while I've been at Glory Life. Als ich hier war, habe ich etwas beobachtet. Glory people are joy-filled people. Herrlichkeitsleute sind mit Freude erfüllte Leute. And probably some of the most joy-filled Christians I've been around. Und die wahrscheinlich Christen, die am meisten mit Freude erfüllt sind, is here war, in Germany at Glory Life. Waren hier in Deutschland bei Glory Life. I'm speaking the truth. Das ist die Wahrheit. The joy is needed in the church. Die Freude wird gebraucht in der Gemeinde. And the joy really does birth strength. Und die Freude wirklich bringt wirklich Stärke hervor. And one thing that we have realized in the glory and in traveling in ministry. Und eines, was wir gelernt haben in der Herrlichkeit und in unserem Dienst, is there's joy in the glory. Ist, dass da Freude ist in der Herrlichkeit. He makes you happy. Er macht dich glücklich. He fills your life with wonder and awe. Er füllt dein Leben mit Wundern. I mean, when you open up his word and you read his word, wenn du in sein Wort gehst und sein Wort liest, I don't know about you, but I can't read his word with a straight face. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann sein Wort nicht mit so einem ernsten Gesicht lesen. I begin to feel that life that's in his word. Ich spüre das Leben, das in diesem Wort ist. Touch me and transform me and change me. Und ich spüre, wie es mich berührt und mich verwandelt. And impart this supernatural joy as I read his word. Und diese übernatürliche Freude in mir zuteilt, während ich sein Wort lese. As we read his word, we're receiving him. Während wir sein Wort lesen, empfangen wir ihn. He is the word. Er ist das Wort. He is life. Er ist das Leben. He is joy. Er ist Freude. And there's been so much impartation already today in this place. Und da war heute schon so viel Zuteilung an diesem Ort hier. There's been an impartation of fire. Da war eine Zuteilung des Feuers. And there's a holy oil that's being released over us from the top of our head to the soles of our feet. Und da ist ein heiliges Öl, das freigesetzt wurde vom Kopf bis Fuß. This is a day of a fresh marking upon your life. Das ist ein Tag von einem frischen Markieren von Gott auf deinem Leben. This is a day of transformation. Das ist ein Tag der Transformation. und der Verwandlung and impartation. Und der Zuteilung. You're never going to be the same. Du wirst nie mehr derselbe sein. Every day we have the gift and opportunity to step into a new realm of in him. Jeden Tag haben wir die Möglichkeit, in einen neuen Raum von ihm einzutreten. His mercies are new every morning. Seine Gnade ist neu jeden Morgen. We thank him for what he did yesterday. Wir danken ihm für das, was er gestern getan hat. And we thank him for the new that he's doing today. Aber wir danken ihm auch für das Neue, was er heute tun wird. Well, what does this new look like? Und wie sieht das Neue aus? It's something new. Es ist etwas Neues. We're going to find out. Müssen wir rausfinden. And as we venture and take these steps of faith into the new out on the water. Und während wir einfach diese Schritte ins Neue gehen auf dem Wasser. We're going to discover new dimensions of his face revealed. Werden wir neue Dimensionen von seinem Gesicht, wie es offenbart ist, entdecken. We're going to discover more of his character. Wir werden mehr von seinem Charakter entdecken. The fullness of his glory revealed to us today. Die Fülle seiner Herrlichkeit, die uns offenbart wird. What a beautiful miracle to give him thanks for. Amen. Was für ein Wunder, für das, dass wir ihm danken können, nicht? Praise God. We want to go into deeper glory. Sorry. We want to go into greater realms of glory. Did you have more that you want to share? Okay. We have deeper realms to discover in God. Wir haben noch tiefere Räume, die wir in Gott entdecken können. I want you to open your Bible with me. Ich möchte, dass ihr eure Bibel aufschlagt mit mir. And we're going to go to Philippians chapter 4 real quick. Und wir gehen zu Philipper Kapitel 4. And this is the apostle Paul speaking here. Und das schreibt der Apostel Paulus. Starting in verse 8. Wir fangen an in Vers 8. He says, finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue, if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Da heißt es, übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was würdig, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was lieblich ist, alles, was wohllautet, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, dieses erwägt. Paul's instructions Paulus, seine Instruktionen are really giving us an understanding of what it looks like to be a glory carrier. Zeigt uns, was es wirklich, wie es wirklich aussieht, ein Träger der Herrlichkeit zu sein. If we want to be someone that carries the manifest presence of God, wenn wir jemand sein wollen, der die manifeste Gegenwart Gottes trägt, we have to decide number one what our focus is going to be. Dann müssen wir uns zuerst entscheiden, worauf wir fokussieren. And Paul's telling us, und Paulus sagt uns, whatever's pure, was auch immer rein whatever's ist, good, was auch immer gut whatever's ist, lovely, was immer lieblich ist, these are the things you should think on. Auf diesen Dingen solltest du fokussieren. In other words, he's giving us a description of the glory realm. Also er gibt uns eine Beschreibung des Herrlichkeitsraumes. And he's saying, this should be your focus. Und er sagt, das sollte euer Fokus sein. Glory people, Herrlichkeitsleute, are not focused on what the devil's doing. Sind nicht darauf fokussiert, auf das, was der Teufel tut. We're too busy to be focused on what the devil's doing. Wir sind viel zu beschäftigt, um uns darauf zu konzentrieren, was der Teufel tut. We're too focused to concentrate on what the enemy is planning. Wir sind zu fokussiert, um auf das zu konzentrieren, was der Feind plant. It might be a simple truth. Es ist vielleicht eine einfache Wahrheit. But glory people are focused on the glory. Aber Herrlichkeitsleute sind auf die Herrlichkeit fokussiert. We've got our eyes set on Jesus Christ. Wir haben unsere Augen auf Jesus Christus fokussiert. We've got our eyes focused heavenward. Wir haben unsere Augen auf den Himmel fokussiert. And from that vision, und von dieser Vision, the revelation of glory begins to flow through our lives. Die fließt die Offenbarung der Herrlichkeit durch unser Leben. Now the amazing thing is this: whatever you focus on will increase in your life. Und das Wunderbare ist, was auch auf was immer du dich fokussierst, das wird größer in deinem Leben. So the more we focus on the light, also umso mehr wir uns aufs Licht fokussieren, the more the light increases. Umso mehr wird das Licht sich verstärken. And I told you last night what the light does. Und ich habe euch gestern erzählt, was das Licht tut. It drives out darkness. Es treibt die Dunkelheit heraus. Did anyone go home last night? Ist jemand von euch nach Hause gegangen gestern? And flipped that switch. Und hat den Lichtschalter angemacht. And said, wow. Und hat gesagt, wow. Wow. Wow. Brother Joshua was right. Bruder Joshua hatte so recht. So easy. Ist so einfach. We just turn on the light. Wir machen einfach nur das Licht an. So Paul goes on. Also Paulus and he says, the things which you learned and received and heard and saw in me, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt. These do, and the God of peace will be with you. Dieses tut und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Now it's interesting because Paul's saying, I have set an example for you. Also Paulus sagt hier, ich habe euch ein Beispiel vorgelebt. The way I live, the way I conduct myself, the words that I speak. So wie ich gelebt habe, so wie ich meinen Dienst geleite. This is all set an example for you. So follow these kinds of things. Das ist ein Beispiel für euch, also folgt dem nach. Now when I read that, also wenn ich das lese, that speaks to me as a leader today. Das spricht zu mir als ein Leiter. And it should speak to you as a glory carrier. Und es sollte auch zu dir sprechen als ein Träger der Herrlichkeit. And give you the determination. Und sollte dir die Entschiedenheit geben, to live a life that's upright. Ein Leben zu leben, das aufrichtig ist. To live a life in the fear of God. Ein Leben zu leben in der Furcht Gottes. To live a life in the light of God. Ein Leben zu leben im Licht Gottes. And conduct yourself in a way that you would say others can see my example and follow in the way of glory. Und dein Leben auf so eine Weise führen, dass du sagen kannst, dass andere, die dich sehen, es sich daran ein Beispiel nehmen können. Paul was giving the people this opportunity, and then he said, as you live in this way. Paulus hat ihnen das gemacht und hat gesagt, ja, wenn ihr so und hat dann gesagt, ja, wenn ihr so lebt. The God of peace will be with you. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Now, this is another observation I've made about glory people. Und das ist etwas, was ich auch festgestellt habe an Herrlichkeitsmenschen. Glory people choose to live in peace. Herrlichkeitsmenschen entscheiden sich, im Frieden zu leben. And living in peace is really a choice. Und im Frieden zu leben ist wirklich eine Entscheidung. When other people, wenn andere Leute, try to bring their chaos or their confusion towards us, versuchen ihr Chaos und ihre Verwirrung zu uns zu bringen, when other people try to engage us in dramatic lifestyle, wenn andere versuchen, drama, uns in dieses Drama mit reinzuziehen, Janet and I will tell them. Dann sagen Janet und ich sagen ihnen dann, we don't do drama. Wir machen kein Drama. We're not gonna engage in this. Wir machen da nicht mit. We live in peace. Wir leben im Frieden. Our family is situated in peace. Unsere Familie ist im Frieden. Our ministry flows from peace. Unser Dienst fließt aus dem Frieden. And we will not let any snake move us out of peace. Und wir lassen keine Schlange uns aus diesem Frieden herausbewegen. That includes when the enemy tries to bring attacks against us, we say no. Das ist auch, wenn der Feind versucht, Attacken gegen uns zu bringen, dann sagen wir nein. Frieden, sei peace ruhig. Be still. Frieden, sei ruhig. The realm we live in is a realm of peace. Der Raum, in dem wir leben, ist ein Raum des Friedens. As we live in the glory, während wir in der Herrlichkeit leben, we're setting an example for those that are around us. Setzen wir ein Beispiel für die, die um uns herum sind. And believe me, people are watching. Und glaub mir, die Leute schauen zu. People are watching the way that you respond to situations that happen in your life. Leute schauen zu, wie du reagierst auf Situationen, die in deinem Leben passieren. People are watching to see how you handle very difficult circumstances. Leute schauen zu, wie du schwierige Umstände in deinem Leben, wie du damit umgehst. When sickness shows up, what do you do? Wenn Krankheit kommt, was tust du? Do you receive the word of God? Empfängst du das Wort Gottes? God's truth about what he said? Gottes Wahrheit über das, was er gesagt hat? Or do you immediately get on the phone? Oder gehst du sofort ans Telefon? And start calling everyone and say, the doctor said. Und sagst jedem, oh, der Arzt hat gesagt. We have a greater word. Wir haben eine große Belohnung. We have the word of glory. Ein größeres Wort, das Wort Gottes. By his stripes. Durch seine Striemen. We were healed. Sind wir geheilt. I received that. Oh, das empfange ich. That healing today. Ich empfange diese Heilung heute. Who some of you need to reach up in the realm, just receive that healing today, right now. In diesen Raum und empfange dieses Wort heute. That's the truth. Das ist die Wahrheit. And I choose to live in that peace. Mm. Und ich entscheide mich für Frieden. I have peace with God and I have the peace of God. Ich habe Frieden mit Gott und ich habe den Frieden Gottes. I live in the healing realm. Ich lebe im Heilungsraum. Yeah. Ja. So Paul goes on. Also Paulus sagt dann weiter. And he says in verse 10. Und da heißt es in Vers 10. I rejoiced in the Lord greatly that now at last your care for me has flourished again, though you surely did care, but you lacked opportunity. Ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, dass ihr endlich einmal wieder aufgelebt seid, meiner zu gedenken, obwohl ihr auch meiner gedachtet, aber ihr hattet keine Gelegenheit. Not that I speak in regard to need, for I have learned in whatever state I am to be content. Nicht, dass ich dies wegen des Mangels sage, denn ich habe gelernt, worin ich bin, mich zu begnügen. Now that's an interesting statement that Paul makes in verse 11. Und das ist eine interessante Aussage, die Paulus da im Vers 11 macht. And this is really a glory statement right here. Das ist wirklich eine Herrlichkeitsaussage. Glory people are not beggars. Herrlichkeitsleute sind keine Bettler. Glory people don't walk around with an orphan mentality. Herrlichkeitsleute laufen nicht mit einer Waisengeist rum. Glory people don't go through life trying to scrounge and trying to find any kind of little bit of means necessary to survive. Herrlichkeitsleute laufen nicht rum und versuchen hier und da irgendwas abzufangen, um zu überleben. But glory people have a confidence. Sondern Herrlichkeitsleute haben ein Bewusstsein. And it's a spiritual thing. Und das ist was Geistliches. That's been given to us from the Lord. Das wir vom Herrn empfangen haben. We have a confidence in God. Wir haben ein Bewusstsein in Gott. We have a confidence in Christ. Wir haben ein Bewusstsein in Christus, eine Sicherheit, Zuversicht. That in him, dass in ihm, we have all that we need. Dass wir in ihm alles haben, was wir brauchen. We are never lacking. Wir uns fehlt nie was. We are never without. Wir sind nie ohne But etwas. In Christ, sondern in Christus. We find supernatural supply. Haben wir übernatürliche Versorgung. And it's an amazing revelation to have. Und das ist eine wunderbare Offenbarung, wenn man die hat. You can look in your bank account. Weil du kannst dann auf dein Bankkonto schauen. And there might not be very much money in your bank account. Und vielleicht ist da nicht so viel Geld auf deinem Bankkonto. But that doesn't change the way you think. Aber das ändert nicht die Art und Weise, wie you du denkst. Know, du weißt, that Christ provides for you. Dass Christus für dich versorgt. If he cares for the lilies in the field, wenn er sich um die Blumen auf dem Feld kümmert, if he cares for the birds in the sky, wenn er sich um die Vögel im Himmel kümmert, how much more will he provide for you and for I? Wie viel mehr wird er sich um mich und um dich kümmern? We have this confidence, wir haben diese Zuversicht, that in all things, dass in allen Dingen, at all times, zu allen Zeiten, we can be content. Wir fröhlich sein können. We have the peace of God. We have the joy of God. Wir haben den Frieden Gottes. Wir haben die We're Freude just walking Gottes. In the glory. Wir wandeln einfach in der Herrlichkeit. And you know what some people told me? Und wisst ihr, was manche mir gesagt haben? They'll pat me on the shoulder. You're just very naive. Schlagen mir so auf die Schulter und sagen, ja, du bist etwas naiv. Brother Joshua, you just have some more living to do. Bruder Joshua, du musst noch ein bisschen Leben erfahren. You just need to go through some really difficult situations. Du musst noch ein paar heftige Situationen durchstehen. Honey, I've been through some difficult situations. Wisst ihr, ich war durch einige schwere Situationen. But when you face those situations with the glory, aber wenn du diese Situation in der Herrlichkeit konfrontierst, it's a peace, dann ist da ein Frieden, that passes natural understanding. Der über das natürliche Verständnis hinausgeht. I have a joy that the world didn't give me. Ich habe eine Freude, die Welt mir nicht gegeben hat. And it's a joy that the world can't take from me. Und deswegen ist es eine Freude, die Welt mir nicht wegnehmen kann. When you go through life living in the glory, wenn du durch das Leben gehst in der Herrlichkeit lebst, you're satisfied, dann bist du zufrieden, because you just have an inward knowing, weil du in dir dieses Wissen hast, that God really is who he says that he is, dass Gott wirklich der ist, der er sagt, dass er ist. One of his names is Jehovah Jireh. Einer seiner Namen ist Yahweh Jireh. That means the Lord my provider. Das heißt, der Herr mein Versorger. The fact that I'm standing up here on the platform right now in front of you, die Tatsache, dass ich hier auf der Plattform stehe heute vor dir, is proof to you that the Lord has been faithful to me. Ist der Beweis, dass der Herr mir treu gewesen ist. You sitting in the congregation in the chairs today, dass du hier heute in der Gemeinde in den Stühlen sitzt, is proof to me. Ist der Beweis für mich, that the Lord has been faithful to you. Dass der Herr dir treu gewesen ist. Because although you've been through some stuff, weil obwohl du durch Dinge durchgegangen you're bist, still here. Hallelujah. Bist du immer noch hier. Halleluja. Oh, the devil tried to take you out. Der Teufel hat versucht, dich auszunehmen. But you're still here. Aber du bist immer noch hier. The devil tried to be real mean. Der Teufel wollte richtig gemein sein. But you got joy. Aber du hast die Freude. The devil's tried to rip you off. Der Teufel wollte dich ausnehmen. But you're still wearing clothes. Aber du hast immer noch deine Kleidung an. Halleluja. The shirt off your back. Du hast noch nichts verloren. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Gratitude Dankbarkeit begins to well up within us. Steigt dann in uns auf. When we begin to recognize the goodness of God. Wenn wir die Güte Gottes anerkennen. He is just so absolutely good. Er ist einfach so gut. That's just who he is. Das ist einfach wer er ist. And he's living in me, he's living in you. Und er lebt in mir und er lebt in dir. His goodness, seine Güte, which is another way to translate the word glory, was eine andere Art und Weise ist, wie man Herrlichkeit übersetzen kann. He's living on the inside of us. Seine Güte lebt in uns. So Paul goes on, he says, I know how, in verse 12. Und Paulus sagt dann in Vers 12, ich weiß. I know how to be abased and I know how to abound. Ich weiß, sowohl erniedrigt zu sein, als ich weiß, Überfluss zu haben. In other words, I know how to live with little, I know how to live with a lot. Also er sagt, ich weiß, wie ich mit wenig lebe und wie ich mit viel leben kann. Everywhere and in all things. In jedem und in allem. I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Bin ich unterwiesen, sowohl satt zu sein als zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als Mangel zu leiden. But this is a key right here in verse 13. Und jetzt kommen wir zu Vers 13. I can do all things through Christ who strengthens me. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. I can do some things. Ich kann nicht einige Dinge tun. The majority of things. Die Mehrheit der Dinge. All things. All alles. Means all. Alles heißt alles. It's inclusive of everything, exclusive of nothing. Also es beinhaltet alles und es schließt nichts all aus. All means all. Alles bedeutet alles. Whatever I face in my life. Was auch immer ich in meinem Leben gegenüberstehe. I can do this. Ich kann es tun. I can get through it. Ich kann durchgehen. I'm not only going to survive. Ich werde nicht nur überleben. But I'm going to thrive. Sondern ich werde sogar noch aufsprießen. Because I can do all things. Denn es heißt, ich kann alles durch Christus, who strengthens me, der mich stärkt. I'm not living through my own strength. Ich lebe nicht in meiner eigenen Kraft. It's not my self-power. Es ist nicht meine eigene Kraft. This is the Holy Spirit. Das ist der Heilige Geist. It's the power of God alive inside of me. Es ist die Kraft Gottes, die in the mir lebendig ist. The power of Christ that's strengthening me, empowering me. Die Kraft von Christus, die mich stärkt und and because mich of that, befähigt. Und I can do all things. Und deswegen kann ich alle Dinge tun. Nevertheless, Paul says in verse 14, you have done well that you shared in my distress. In Vers 14 sagt er dann, doch habt ihr wohlgetan, dass ihr an meiner Drangsal teilgenommen habt. Now you Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church shared with me concerning giving and receiving, but you only. Ihr wisst aber auch, ihr Philipper, dass im Anfang des Evangeliums, als ich aus Mazedonien wegging, keine Versammlung mir in Bezug auf Geben und Empfangen mitgeteilt habt, als nur ihr allein. For even in Thessalonica, you send aid once and again for my necessities. Denn auch in Thessalonik habt ihr mir einmal und zweimal für einen Bedarf gesandt. Not that I seek the gift, but I seek the fruit that abounds to your account. Nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die überströmt sei für eure Rechnung. Now, what a statement this is right here, verse 17. Was das für eine Aussage ist in Vers 17. Paul's telling the people, the Philippians, he says, I don't seek your gift to get your gift. Und Paulus sagt den Philippern, ich suche nicht nach eurer Gabe, um die Gabe zu bekommen. But he says, I'm giving you an opportunity to sow into the work of the ministry. Sondern er sagt, ich gebe euch eine Gelegenheit, in den Dienst zu säen. Because what I really seek, sondern denn was ich wirklich, wonach ich wirklich suche, ist, is the returned harvest, ist die Wiedergabe von der Ernte, or the fruit that abounds to your account, und die Frucht, die einfach zu euch kommt. In other words, if you don't learn to sow seed, in anderen Worten, wenn du nicht lernst, einen Samen zu säen, you won't be able to receive the bountiful harvest. Dann wirst du diese Ernte nicht einnehmen können. So I'm not so much concerned about receiving your seed. Also mir geht's gar nicht so sehr darum, deinen Samen. But I am concerned with teaching you to sow. Sondern mir geht's darum, dich zu lernen zu säen. Because if you learn to sow, weil wenn du lernst zu säen, then you begin to access the divine flow, dann wirst du diesen göttlichen Fluss angreifen können. Of the harvest glory that God wants to release in your life. Von dieser Herrlichkeitsernte, die Gott in deinem Leben freisetzen möchte. So he says, indeed I have all and abound. Vers 18 dann, ich habe aber alles in Fülle und Überfluss. I am full, having received from Epaphroditus the thing sent from you, a sweet smelling aroma, an acceptable sacrifice, well pleasing to God. Ich bin erfüllt, da ich von Epaphroditus das von euch Gesandte empfangen habe, einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Now this is really interesting too. Das ist auch interessant. Because Paul's comparing the offering of the Philippians to a sweet smelling savor or a fragrant incense that rises to the heavens. Also Paulus vergleicht hier das die Gabe der Philipper mit einem Wohlgeruch für Gott. There is an aroma of generosity. Da ist ein Aroma in Großzügigkeit. That begins to fill the nostrils of God. Die die Nase von Gott erfüllt. When we bring what we have, wenn wir das bringen, was wir haben, into the glory and we say, God, I give it to you. Wenn wir das in die Herrlichkeit bringen und sagen, Gott, ich gebe das dir. And when we sow, und wenn wir säen, we don't sow with strings attached. Dann säen wir nicht mit Bedingungen. You know, there's some people, they do things for other people. Manche tun Dinge für andere Leute. But then they're taking count. Aber sie notieren sich das. Well, I did three things for you and you haven't done anything for me. Ich habe schon drei Dinge für dich gemacht, aber du hast noch nichts für mich That's gemacht. Strings attached to the giving. Das ist einfach geben mit Bedingungen. But that's not the kind of giving that we do to God. Aber so geben wir nicht zu Gott. We release in the glory. Wir setzen frei in der Herrlichkeit. We let it go in the Wir lassen glory. Es gehen in der Herrlichkeit. We're not keeping count. Wenn ich das aufschreibe und mitzähle, wir schreiben das nicht auf, wir halten das nicht fest, But our giving is a worship to the Lord. Sondern unser Geben ist ein Lobpreis für den Herrn. Say, Lord, I really offer what I have to you. Wir sagen, Herr, ich gebe wirklich das, was ich habe. Ich gebe God, es dir. I give you my spiritual worship. Ich gebe mit dir meine geistliche Anbetung. From my mind, my soul, I give you worship. Von meinem Verstand, von meiner Seele gebe ich dir Anbetung. With my physical body, I lift my hands. Mit meinem physischen Körper, ich hebe I meine dance, Hände. I praise. Ich tanze, ich preise dich. But even financially, aber auch finanziell. I take my finances, ich nehme meine Finanzen. And God, I give it to you. Und Herr, ich gebe es dir. And as I do, und während ich das tue, something supernatural happens. Passiert etwas Übernatürliches. You know, in the natural, im Natürlichen, we give our offerings to the church in a conference setting. Geben wir unsere Gabe in einer Gemeinde oder in so einer Konferenz But wie dieser. In the spiritual realm, aber im geistlichen Raum God sees our offerings coming, sieht Gott, wie unsere Gaben kommen and they're being given to him, und sie werden ihm gegeben. And he receives it. Und er empfängt yeah. sie. We read in the Bible about Jesus standing at the temple. Do you remember that? Wir lesen in der Bibel, wo Jesus am Tempel steht. And Jesus watched the offerings that were coming. Und Jesus schaut zu, wie die Gaben gesät werden. And he saw the people that would come, very proud, rich people. Und er hat die Reichen gesehen, die sehr stolz gekommen sind. And they were bucket plunkers. Und sie waren solche Bucket Plunkers. They just take their wealth and they just put it in the. Sie haben einfach das genommen und haben ihren Wohlstand von ihrem Wohlstand gegeben. They kind of made a big deal about it in front of everybody. Und haben einfach da sich auch das ganz How groß much gezeigt. Money they were giving to the temple. Wie viel Geld sie dem Tempel gegeben haben. And Jesus wasn't impressed with that at all, actually. Und Jesus war davon gar nicht beeindruckt. Because he knew the wealth that they had. Weil er kannte den Wohlstand, den sie hatten. And he saw that the offerings they gave actually didn't cost them anything. Und er hat gesehen, dass die Gabe, die sie gegeben hat, sie eigentlich gar nichts gekostet hat. In the bigger picture, it really didn't matter. Im Großen und Ganzen hat es gar nicht wirklich was bedeutet. Their heart wasn't in their giving. Ihr Herz war nicht in dem Geben. And then Jesus sees this widow woman coming. Und dann hat Jesus diese Witwe gesehen, die gekommen ist. With a little tiny mite, like the smallest coin possible. Mit der damals war das einfach die kleinste Währungseinheit. And out of her poverty, und aus ihrer Armut, she gave everything that she had, hat sie alles gegeben, was sie hatte, and she presented it at the temple, und sie hat es dem Tempel präsentiert. And Jesus said, und Jesus hat gesagt, that this woman gave more than all the rest of everybody else, dass diese Frau mehr gegeben hat als alle anderen. Her offering was more valuable. Ihr Opfer war wertvoller. And the lesson to us is this. Und die Lektion für uns ist diese. That God's not looking for us just to do things out of ritual. Dass Gott nicht nur tut, dass wir etwa nicht nur danach tradition. Trachtet, dass wir etwas nach Ritual oder Tradition tun. Because we just always done it that way. Er möchte nicht, dass wir Dinge tun, weil wir es halt schon immer so gemacht haben. God's looking at our heart. Gott schaut uns ins Herz. And I think the most amazing opportunity that we have as glory people. Und ich glaube, eine der größten Gelegenheiten, die wir haben als Herrlichkeitsleute, is that God gives us the opportunity. Ist, dass Gott uns die Gelegenheit gibt, to steward our lives in a way that brings him glory. Unser Leben auf eine Art und Weise zu führen, die ihm Herrlichkeit bringt. All provision comes from him in the beginning. Alle Versorgung kommt von ihm. It all comes from him. Alles kommt von ihm. Every dollar, every cent that comes into my life. Jeder Dollar, jeder Euro kommt, der in unser Leben every kommt. Every euro that comes into your life. Jeder Euro, der in dein Leben kommt. It comes from the Lord. Es kommt vom Herrn. Because he's good. Weil gut ist. And I know you say, well, I work hard for my money. Und vielleicht sagst du, ja, ja, aber ich arbeite doch hart für mein Geld. I earn that money. Ich habe das verdient. That money's mine. Das Geld gehört mir. I put it in my bank account. Ich habe es in mein Bankkonto getan. You know, ich habe es angespart. There's a lot of people around the world. Es gibt viele Menschen in der Welt. That would love to earn a living like you do. Die es lieben würden, so zu verdienen, wie du tust. There's a lot of people working really hard every day and they don't earn very much. Es gibt viele, die jeden Tag sehr hart arbeiten und die nicht sehr viel verdienen dafür. We are blessed. Wir sind gesegnet. Wir sind gesegnet. And it's a blessing of the Lord. Und das ist ein Segen vom Herrn. And when we recognize that, und wenn wir das erkennen, we say, God, I want to steward my life in a way that brings you honor. Dann sagen wir, hey, Herr, ich möchte mein Leben so führen, dass es dir Ehre bringt. And then when we approach the offering bucket, und wenn wir dann auf den Saateimer gehen, we don't just put in whatever. Dann tun wir einfach nicht irgendwas rein. But we realize it's worship. Sondern verstehen wir, dass es Anbetung ist. Und dann sagen wir, Gott, ich möchte die größte Anbetung geben. Ich möchte dich ehren. Dollars and cents. Dollars oder Cents. Can never pay you back for the work that you've done. Können dir nie das zurückzahlen. Können nie das zurückzahlen, was du getan hast. And God, you're not looking for a repayment. Und Gott schaut auch nicht nach einer Bezahlung, weil er nicht auch nicht. And there was no strings attached to your gift. Und das sind keine Bedingungen an seine Gaben. And so God, I give you a gift where there's no strings attached to my gift either. Also gebe ich Gott gebe ich dir eine Gabe, wo auch keine Bedingungen dran geknüpft sind. I give it to you. Ich gebe es dir. And when we give in this way in the glory, und wenn wir so in der Herrlichkeit geben, it brings us to verse 19 of Philippians 4. Dann bringt es uns zu Vers 19 von Philipper Vers 4. Where Paul says, "My God," wo Paulus sagt, mein Gott, "shall supply," aber wird alle eure Bedürfnisse erfüllen, "all your need," wird alle eure Bedürfnisse erfüllen, "according to his riches in glory by Christ Jesus," nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in "my Christus God Jesus shall supply." Mein Gott. Puh, what a statement that is. Was für eine Aussage das ist. The creator of all things. Der Schöpfer aller Dinge. God of the universe. Der Gott des Universums. The one who says the silver is mine and the gold is mine. Der sagt, das Silber ist mein und das Gold ist mein. The one who owns the cattle on a thousand hills. Das Vieh von tausenden von Bergen besitzt. The one who has prepared mansions for us in heaven. Der ganze Anwesen für uns im Himmel gebaut hat. Wenn wir zu ihm kommen, and we offer him our worship, und wenn wir ihm unseren Lobpreis geben, God looks down on it, und dann schaut Gott darauf, and he says, "I will supply." Ich dann und sagt, ich werde dich versorgen. His name is El Shaddai. Sein Name ist El Shaddai. God of more than enough. Der Gott von mehr als genug. Overflowing, abundant supply and provision. Überfließend der Versorgung. Prosperity. Wohlstand. Begins to flow for spirit, soul and body. Wohlstand beginnt zu fließen für Geist, Seele und Körper. Paul knew this. Paulus wusste das. He said, "My God shall supply." Er hat gesagt, mein Gott soll for all your für euch versorgen, für in allen euren Nöten. Whatever you need. Was auch immer ihr braucht. Whether you have an emotional need. Ob es eine emotionale a relational ist, need, eine in deinen Beziehungen, in, your family, in deiner Familie, something going on in your business, oder etwas in deinem Geschäft, whether it's a financial need, ob es eine finanzielle whether it's Not a spiritual ist, need, ob es eine geistliche Not wherever ist, you have need in your life, wo auch immer du Nöte in deinem Leben hast, God says, "I will supply." Sag Gott, ich werde dich versorgen. And the supply is not coming according to what's in your bank account. Und die Versorgung kommt nicht gemäß dem, was in what deinem auf deinem Bankkonto natural, ist, was du in deinem natürlichen hast. But the supply is coming from what God has. Sondern die Versorgung kommt von dem, was Gott hat. In his heavenly realms of glory. In seinen himmlischen Räumen der Herrlichkeit. Being a glory carrier. Als Herrlichkeitsträger. Being a glory person. Als Herrlichkeitsperson. Means that we're always willing to reach with our offering. Dass wir immer bereit sind, mit unserem into the realms mit unserer Gabe, of heaven, in den Raum des Himmels to receive the gifts that God desires to give, um die Gaben zu empfangen, die Gott uns geben möchte, to receive the fresh anointings God's wanting to pour out, um die frischen Salbungen, die Gott ausgießen möchte, to receive the provisions that God's made available, um die Versorgung zu empfangen, die Gott verfügbar gemacht hat. in order for us to continue the work of glory. Damit wir das Werk der Herrlichkeit weiterführen können. That God has called us to. Für das Gott uns berufen hat. You've been called to this work of glory. Du bist berufen für dieses Werk der Herrlichkeit. Halleluja. And the wonderful thing about the glory. Und das Wunderbare an der Herrlichkeit ist, is that God's not running out of nothing. Halleluja. Dass Gott nie das Geld ausgeht. In the glory we're connected to that flow of heaven. In der Herrlichkeit sind wir mit diesem Fluss des Himmels verbunden. So we're going to go into an impartation. Also gehen wir jetzt in eine Zuteilung. But I really want to encourage you to sow into the glory before we do that. Aber bevor wir das machen, möchte ich dich wirklich ermutigen, in die Herrlichkeit hineinzusäen. I want you to put your heart in your giving. Ich möchte, dass du dein Herz in dein Geben setzt. I want you to see in the spirit what I was talking about. Ich möchte, dass du im Geist das siehst, wovon ich geredet habe. And I want you to begin to connect to that overflowing abundant provision that comes from above. Und ich möchte, dass du verbindest mit dieser überfließenden Versorgung, die von oben kommt. A few months ago, my son Lincoln came to me. Vor ein paar Monaten ist mein Sohn Lincoln zu mir gekommen. And he's a college student at Oral Roberts University. Und studiert an der Oral Roberts Universität. And in the natural, und im Natürlichen, the amount of work that he's allowed to do by law at the university is very limited. Gibt es eine begrenzte Anzahl an Arbeit, die tun darf als Student? And so in the natural, that means he has a limited income. Und das bedeutet, dass er auch ein begrenztes Einkommen hat, das er bekommen kann. But he came to me, he said, Dad, aber er ist zu mir gekommen und hat gesagt, ja, Papa. He said, I need a lot of money. Ich brauche sehr viel Geld. And I don't know how to get it with my limited job. Und ich weiß nicht, wie ich es bekommen kann mit meinem begrenzten Job. And I said, Lincoln, we've taught you your whole life. Und ich habe gesagt, Lincoln, wir haben dich dein ganzes Leben lang gelehrt. About sowing and reaping. Über Saat und Ernte. He said, yeah, you're right, Dad. Und er hat gesagt, ja, das stimmt schon, Papa. I said, when you sow, you can never go wrong. Und habe ich gesagt, wenn du säst, dann kannst du nie falsch liegen. But I said, you know what? Aber ich habe gesagt, weißt the du was? Das Problem ist, is as you're sowing, you're not casting vision with words. Wenn du säst, dann casting vision using your words. Dann wenn du säst, dann sprichst du deine Vision nicht aus in Worten. I said, as you begin to sow, you need to begin to speak over your seed as you're releasing it. Und ich habe dann gesagt, ja, wenn du säst, dann musst du deine Vision aussprechen über dem Samen, den du säst. So I asked Lincoln the question. Also habe ich Lincoln gefragt. I said, Lincoln. Lincoln. How much money are you believing for? Für wie viel Geld glaubst du? I was shocked when he told me. Ich war schockiert, als er es mir gesagt hat. He said, Dad. Er hat gesagt, Papa. I need $10,000 by the end of the year. Ich brauche $10,000 am Ende des Jahres. This was like in maybe, I think maybe October. He told me this. Und das war, glaube ich, Oktober, wo er es mir gesagt hat. And he said he needs $10,000 by the end of the year. Er hat gesagt, er braucht $10,000 am Ende des Jahres. And I said, okay, do this. Und ich habe gesagt, okay, mach so. I said, I learned a little prayer. Ich habe so ein kleines Gebet gelernt. Maybe it's more of a decree. Ist vielleicht mehr eine Erklärung. From Kenneth Hagin years ago. Kenneth Hagin vor Jahren. So I said, as you begin to sow. Also habe ich gesagt, während du säst. Say in the name of Jesus. Sag im Namen Jesus. I claim. Ich beanspruche. $10,000. $10,000. Whoa, you had to have faith to say that. Oh, da brauchst du Glauben für, oder? So he said it. Also I claim $10,000. Ich beanspruche $10,000. Then I said, do this. Und dann habe ich gesagt, tu es. Tell Satan. Sag Satan. Satan. Say, Satan. Take your hands off of my money. Nimm deine Hände weg von meinem Geld. Now speak to the angels. Und jetzt sprich zu den Engeln. Say ministering spirits. Sag dienstbare Geister. Go and get it for me right now. Geht und holt es für mich gerade in jetzt. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. So, every time Lincoln was sowing. Also jedes Mal, wenn Lincoln gegeben hat. He said in the name of Jesus. Er hat gesagt im Namen Jesus. I claim $10,000. Ich beanspruche $10,000. Take your hands off of my money. Satan, nimm deine Hände von meinem Geld. See, you have to tell the devil to take his hands off. Wisst ihr, du musst dem Teufel sagen, dass er seine Hände wegnehmen muss. Because the place that this money is coming from. Weil der Ort, von dem das Geld kommt. Is somewhere here on the earth. Ist von irgendwo hier auf der Welt. And the devil's tried to take your money from you. Und der Teufel versucht dein Geld von dir. But the Bible says the wealth of the wicked. Aber die Bibel sagt, der Wohlstand is laid up, der Bösen. It's waiting for the righteous. Wartet für die Gerechten. Those that are in right standing with God. Die richtig stehen mit Gott. See, tell Satan, take your hands off. Also sagst Satan, Finger weg. And then you put the angels to work. Und dann lässt du die Engel arbeiten. Ministering spirits. Den Dienst, die dienstbaren Geister. Go and get it. Geht und holt and bring es. It to me. Und bring es zu mir. In Jesus name. In Jesu Namen. Lincoln kept on praying this way. Und Lincoln hat weiter so and gebetet. Guess what happened? Und wisst ihr, was passiert ist? He started experiencing great financial breakthroughs. Er hat große finanzielle Durchbrüche erlebt. And money. Und Geld and provision, und Geld und Versorgung, Gunst was coming in very unusual ways. Kam auf sehr ungewöhnliche Art und Weise. Now this is interesting. Und das ist interessant. There was something that he needed to buy to purchase. Da gab es etwas, was er kaufen musste. It was $10,000. The reason why he needed the money. Und das hat $10,000 gekostet. Deswegen hat er das Geld gebraucht. He happened to show up in the right place at the right time. Und er ist gerade am richtigen Zeitpunkt zur richtigen Zeit an einem Ort aufgetaucht. $10,000 als das, was er für $10,000 gebraucht hatte, was only $4,000. Gab es für nur $4,000. God has all different kinds of ways that he can bring this supply. Gott hat alle möglichen Wege, wie er die Versorgung bringen kann. God wants to walk with you as you're shopping. Gott möchte, dass du mit dir laufen, während du shoppen gehst. God wants to work with you as you're doing business transactions. Gott möchte mit dir arbeiten, während du Geschäfte abschließt. Where you get the deal of the century. Wo du dann den Deal des Jahrhunderts bekommst. Because God's working for you. His provision comes. Seine Versorgung kommt. In all different kinds of ways. Auf alle möglichen Arten und Weisen. So in that one instance. Also in diesem Fall. Lincoln already got his $10,000. Hatten Lincoln und ich schon diese $10,000. And he got it for $4,000. Und er hat es für $4,000 bekommen. That's amazing. Das ist wunderbar. He called me. Er hat mich angerufen. He said, Dad. Er hat gesagt, Papa. This is amazing. Das ist wunderbar. I love this. Ich liebe das. I'm gonna keep on doing it. Ich werde das weitermachen. It works. Es funktioniert. Faith works. Glaube funktioniert. And when you bring your faith into the glory, und wenn du deinen Glauben in die Herrlichkeit bringst, you accelerate into new realms. Dann beschleunigst du in einen neuen Raum. So this morning I want to encourage you to bring your faith into the glory as you sow seed. Also heute Morgen möchte ich euch ermuntern, euren Samen in die Herrlichkeit zu bringen, offering, während ihr gebt. And you can prepare that in several different ways. Und ihr könnt das auf unterschiedliche Arten und Weisen machen. You can give cash gift. Ihr könnt bar geben. You can give through the obligation card that's underneath your seat. Ihr könnt durch die Verpflichtungserklärung geben, die ihr unter eurem Sitz findet. On the screen, put the information here. Und auf dem Bildschirm findet ihr auch die Information. If you're making a bank wire transfer, you can do that here in Europe. Über Banküberweisung geben, wenn ihr in Europa seid. You can give through PayPal. Oder über PayPal. PayPal.me/glorylife. PayPal.me/glorylife. And of course, you can go to the glorylife.net website. Oder ihr könnt auf unsere Website gehen. And you can give in that way. Und könnt da über Kreditkarte geben. But even as you're giving into what God's doing in this atmosphere and what God's been doing in this conference. Aber während ihr gebt in dieser Atmosphäre, in das, was Gott auf dieser Konferenz getan hat. And some of you are giving through the vision that God has showed you for your ministry, where your ministry is going, the way that he's leading you. Manche geben auch durch die in die Vision, die Gott dir gezeigt hat. As you're sowing today, während du gibst, you're really sowing to heaven. Du gibst in den Himmel. And it's becoming a beautiful incense. Und das wird ein Wohlgeruch. That God receives. Den Gott empfängt. He breathes in. Atmet ihn ein. The fragrance of generosity. Den Wohlgeruch von Großzügigkeit. It's such a holy thing. Das ist so etwas Heiliges. When God's people give. Wenn Gottes Volk gibt. When we bring our sacrifice to him. Wenn wir unser Opfer ihm bringen. When we bring our offering to him. Wenn wir unser Opfer zu ihm bringen. When we bring our gifts to him. Wenn wir unsere Gabe ihm bringen. It flows from our heart of love. Es fließt von einem Herzen der because Liebe. We love him. Weil wir ihn there's lieben. No strings attached. Und da gibt es keine Bedingungen, die daran geknüpft sind. Wir müssen nicht irgendwas bekommen but von it's ihm. Amazing that as we do give, aber es ist wunderbar, dass wer, wenn in the wir realm geben, of the spirit, im Raum des Geistes you can just never outgive God. Kannst du einfach Gott nicht übertrumpfen im Geben. No matter how generous we become, egal wie großzügig wir werden, God is so much more generous. Wow. Ist Gott trotzdem immer noch großzügiger. Thank you, Jesus. Are you ready to give this morning? Seid ihr bereit zu geben heute Morgen? I want you to hold up your seat and I want to pray over it. Ich möchte, dass ihr euer Saatgut hochhaltet und dann bete ich darüber. Father, in the name of Jesus right now, Vater, im Namen Jesus, I thank you that you give seed to the sowers. Ich danke dir, dass du Saatgut gibst dem Säher. And even this morning, as we choose to give, und auch heute Morgen, wenn wir uns entscheiden zu geben, as we choose to be generous, wenn wir uns entscheiden, großzügig zu sein, as we choose to connect our heart with your heart. Wo wir uns entscheiden, unser Herz mit deinem zu verbinden. God, I thank you that you receive these offerings, these gifts. Herr, danke ich dir, dass du diese dieses Opfer empfängst. You pour out your glory upon them. Dass du deine Herrlichkeit darüber ausgießt. Multiply them exponentially. Und sie exponentiell multiplizierst. I ask for a supernatural multiplication of each and every gift. Ich bitte dich um übernatürliche Multiplikation von jedem Saatgut. That it will be multiplied for kingdom use. Dass es multipliziert wird für das Königreich. More souls will be saved. Dass mehr Seelen errettet More werden. More lives will be delivered. Dass mehr More Leben, people will be Leben befreit healed. Werden. Mehr Menschen geheilt More werden. Miracles would happen. Und mehr Wunder passieren. The knowledge of your glory would increase in the nations of the earth. Dass die Erkenntnis deiner Herrlichkeit sich vervielfältigen wird. But I also ask God for supernatural multiplication. Aber ich bitte Gott auch um übernatürliche Multiplikation. To pour back in the lives of your people. Um zurück zu ziehen in das Leben deines Volkes. Supernatural breakthroughs. Übernatürliche Durchbrüche. Where they felt like they've been stuck. Wo es sich angefühlt hat, als würden sie feststecken. Lord, I thank you that you're removing every blockage. Danke ich dir, dass du jede Blockade wegnimmst. Lord, I thank you for financial provisions. Ich danke dir für finanzielle Versorgung. I thank you for divine connections. Ich danke dir für göttliche Verbindungen. Divine doors of opportunity. Für göttliche Türen oder Gelegenheiten. I thank you that you're putting your angels to work on this offering. Ich danke dir, dass du deine Engel aussendest, an diesem Saatgut zu arbeiten. Yeah, that your angels would go and begin to collect. Dass deine Engel ausziehen und Money einsammeln. And finances and resources from unusual places. Geld, Finanzen und Ressourcen aus ungewöhnlichen Orten. Bringing these things to your people. Und dass sie sie zu deinem Volk bringen. For kingdom purpose. Für die Zwecke des Königreiches. That our families might flourish. Und dass unsere Familien that we might be healthy in every way, spirit, soul and body. Dass wir gesund sind in jeder Art, Geist, Seele, Körper und Lord, finanziell. I thank you. Herr, ich danke dir. For the work of your glory. Für die Arbeit in Jesus mighty name. In Jesu mächtigen Amen. Namen. Amen. Amen. Okay, if you could just pass the buckets, that also, would be wenn wonderful. Einfach die Eimer durchreichen könnt. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. I want you to turn with me to 1 Corinthians, and I'm going to be real short with this because I want to move into an impartation. Ich möchte, dass ihr mit mir zu 1. Korinther geht. I want you to turn to 1 Corinthians chapter 14. Also wir gehen zu 1. Korinther Kapitel 14. Looking in verse 1. Fang an bei Vers 1. It says this, pursue love. Da heißt es, strebt nach der Liebe. That's the greatest pursuit. Das ist ein großes Streben. Because God is love. Weil Gott ist Liebe. And when we pursue love, und wenn wir nach Liebe streben, as glory people, als Herrlichkeitsvolk, we're choosing to walk on the higher path. Dann entscheiden wir uns auf dem höheren Weg zu wandeln. Love, das heißt, strebt nach der Liebe. In this pursuit, eifert. Desire spiritual gifts. Eifert aber um die geistlichen Gaben. It's amazing. Es ist wunderbar. God's word encourages us. Gottes Wort ermuntert uns. To eagerly desire. Zu streben. Spiritual gifts. Nach geistlichen Gaben. Religion's taught us. Die Religion hat uns gesagt. Don't seek the gifts. Such nicht nach den Gaben. Just seek the giver. Such nach dem Geber. But God says, aber Gott sagt, I want you to pursue my gifts. Ich möchte, dass ihr meinen Gaben auch nachgeht. Now, do we pursue the giver? Yes, absolutely. Ja, wir gehen absolut dem Geber hin, nachfolgen. We seek Jesus with everything inside of us. Wir suchen Jesus mit allem in uns. But there's many people who, in their pursuit of Jesus, aber es gibt viele, die in ihrem Nachfolgen von Jesus, have not pursued the gifts, sind nicht den Gaben nachgegangen. And although they pursued a degree of who Christ is, und obwohl sie eine Art von was Jesus ist nachgefolgt sind, they've wandered through their life without the power of God. Sind sie durch ihr Leben gegangen ohne die Kraft Gottes. And if you think that you're going to be effective, und wenn du denkst, dass du effektiv sein kannst, moving through life without the power of God, wenn du durchs Leben gehst ohne die Kraft Gottes, then you are greatly deceived. Dann bist du irregeführt. Because the truth is, as a believer, weil die Wahrheit ist, als ein Gläubiger, the only way we can operate in our highest potential, die einzige Art und Weise, wie wir auf dem höchsten Potenzial, is by allowing the power of God, ist, wenn wir erlauben, der Kraft Gottes to motivate us, dass sie uns motiviert, work in us, dass sie in uns arbeitet and move us forward. Und sie uns vorwärts bewegt. And so that's why God says, eagerly desire spiritual gifts. Und deswegen sagt Gott, dass wir uns nach den Gaben ausstrecken sollen. These are gifts. Das sind Gaben. In other words, he wants to give them to you. Also er möchte sie dir geben. What gift has ever been made to not be received? Welche Gabe oder welches Geschenk wurde je gemacht und das nicht empfangen werden sollte? The whole purpose of a gift. Der ganze Zweck eines Geschenks is that you've got to receive it. Ist, dass du es empfangen sollst. So if God says he has spiritual gifts, also wenn Gott sagt, dass er geistliche Gaben oder Geschenke hat, dann wäre es dumm, to just look at it, es einfach anzuschauen, oh, it looks real nice, und sagen, ja, es sieht schön aus. It's all fancy. Ach, shiny, brand new. Ist ja ganz neu. Ooh, I'd really like something like that. Oh, das gefällt mir. Meanwhile, it's got your name on it. Und da ist dein Name drauf. It's got your name on it. Das ist dein Name drauf. All you gotta do is just simply receive it. Alles was du tun musst, ist es simply einfach zu empfangen. Receive it. Hallelujah. Einfach empfangen. Okay, you're looking for a prayer? Okay. Du. Yeah. Okay. It's blessed. Es ist gesegnet. It's blessed, but it's about as blessed as it could possibly be. Es ist so gesegnet, wie es nur sein kann. In the glory. In der Herrlichkeit. Yeah. Yeah. Lord, we thank you for supernatural multiplication. Herr, wir danken dir für just übernatürliche like Multiplikation. Wie die Brote und die Fische. Where there was even 12 basketfuls left over at the end. Wo sie 12 Körbe am Ende Lord, übrig hatten. Lord, we thank you for supernatural multiplication. Wir danken dir für übernatürliche Multiplikation. In Jesu mächtigen Namen. Amen. Okay, Amen. Praise God. Praise den Herrn. It is blessed. Praise God. Thank you, Jesus. Wow. Danke, Jesus. I was ministering in a church not too long ago. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich in einer Gemeinde gedient. Where there was a brother. Und da war ein Bruder. Who came in the back of the church. Der kam von hinten rein. He saw people speaking in tongues. Und er hat gesehen, wie die Menschen in Zungen gesprochen haben. And he thought, I must be in the wrong church. Und er hat sich gedacht, ich muss in der falschen Gemeinde sein. And he was about to leave. Und er wollte gerade wieder gehen. But somebody grabbed him. Aber jemand hat ihn encouraged gepackt, him. Hat ihn ermutigt. Told him, just sit down, just spend some gesagt, time in the komm, presence of God. Setz dich einfach hin, verbring einfach and ein bisschen so Zeit he did hier. It. Also hat er gemacht. And his story began to come out. Und seine Geschichte kam raus. He had been a businessman, successful businessman. Er war ein erfolgreicher Geschäftsmann. But he lost everything. He was in bankruptcy. Aber er hat alles verloren. Er war bankrott. And when you get down to nothing, und wenn du nichts mehr hast, you realize God is up to something. Dann weißt du, dass Gott etwas für dich and hat. Oftentimes, when people are down and out, they come to church or they turn to prayer. Und oft, wenn Leute einfach ganz am Ende sind, dann kommen sie in die Kirche oder ins Gebet. Because they have nowhere else to go. Weil sie einfach nirgends haben, wo and sie so hingehen this man können. Came into the church. Also ist der Mann in diese Gemeinde gekommen. And he really just need to be encouraged. He need to be loved on. Und er musste einfach ermutigt werden. Er musste einfach Liebe he empfangen. Lost everything. Er hatte alles verloren. He came from a more traditional Christian background. Und er kam aus einem traditionelleren christlichen Hintergrund. That's why the speaking in tongues freaked him out a little bit. Deswegen war er von dem von der Zungenrede ein bisschen abgeschreckt. But the Bible says eagerly. Aber die Bibel sagt, streckt euch aus spiritual gifts. Nach den geistlichen Gaben. The gifts are at work to do a supernatural work. Die Gaben sind am Wirken, um ein übernatürliches Werk zu vollbringen. And I want to encourage you as a glory carrier. Und ich möchte dich ermutigen als ein Träger der Herrlichkeit. Never be ashamed. Sei nie schäme dich nie. Of the supernatural that's at work in your life. Für das Übernatürliche, das in deinem Leben wirksam ist. Whether it's tongues. Ob es die Zungenrede ist. Whether it's prophecy. Oder Prophetie. Whether it's the working of miracles. Oder das Wirken von Wundern. Signs and wonders. Zeichen und Wunder. Your difference is what's making the difference. Dein Unterschied ist das, was den Unterschied macht. And initially it might seem like it's offensive to some. Und am Anfang nehmen vielleicht Leute Anstoß dran. But God has a way and we must trust God's way. Aber Gott hat so seinen Weg und wir müssen auf diesen Weg vertrauen. So this brother sat in the service. Also saß dieser Bruder neben he rededicated his life to the Lord. Er hat sein Leben neu dem Herrn gegeben. And then the next step was receiving the baptism of the Holy Spirit. Und der nächste Schritt war die Taufe im Heiligen Geist zu empfangen. And this brother who had been freaked out by tongues. Und der Bruder, der einfach abgeschreckt war von den Zungenrede am Anfang. He became a tongue talker. Er wurde zu einem Zungenreder. He got filled. Er wurde erfüllt. And he got the initial evidence of tongues. Und er hat einfach die Zungensprache empfangen. His wife got tongues. Und seine Frau auch. And in the tongues. Und in der Zungenrede. The Holy Spirit began to work in his life. Hat der Heilige Geist in seinem Leben gearbeitet. And God began to give him some ideas. Und Gott hat ihm Ideen gegeben. Creative glory was at work. Kreative Herrlichkeit, die einfach am Wirken war. And he began to put together some business plans. Und er hat einfach ein paar Businesspläne erstellt. He's getting encouraged by God. Er wurde ermutigt von Gott. Now in the natural he's bankrupt. Aber im Natürlichen war er bankrott. But in the spirit he's being filled. Aber im Geist wurde er gefüllt. Whatever God wants to do in the natural always begins in the spirit. Und was immer Gott im Natürlichen tun wird, fängt immer im Geist. So he's getting things from the Spirit, getting downloads. Also er empfängt Dinge im Geist, er bekommt diese Downloads. And then God gave him wisdom on where to find an investor. Und dann hat Gott ihm Weisheit gegeben, wo er einen Investoren finden kann. And it all connected. Und es hat sich alles verbunden. And he put in his proposal. Und er hat seinen Vorschlag eingereicht. For something with the U.S. government. Für etwas mit der US-Regierung. And just a few weeks ago, I heard. Und vor ein paar Wochen habe ich gehört. That the U.S. government, dass die US-Regierung, accepted his proposal, seinen Vorschlag angenommen hat, and agreed to his bid to do this job, und das angenommen hat, dass er diesen Job macht, and he has just signed a contract, und er hat jetzt einen Vertrag unterschrieben, for $3 billion, für 3 Milliarden Dollar, $3 billion, 3 Milliarden Dollar Vertrag. He signed the contract. The first person he called afterward. Und als er den Vertrag unterschrieben hat, die erste Person, die er danach angerufen hat, was his pastor. War sein Pastor. To tell him. Um ihm zu sagen. You'll be really excited. Du wirst dich jetzt sehr freuen. God just blessed me. Gott hat mich gerade gesegnet. With the $3 billion contract. Mit einem 3 Milliarden Dollar Vertrag. That means. Das bedeutet. I'm writing a check. Ich schreibe einen Check. For $300 million. Für 300 Millionen Euro. To your church. Für zu deiner Gemeinde. Those pastors are friends of mine. Diese Pastoren sind Freunde von mir. I know them. Ich kenne sie. They're very happy. Die sind sehr glücklich. They're very, very happy. Die sind sehr glücklich. Guess who else is happy? Wisst ihr, wer auch glücklich ist? That brother. Der Bruder, who came into the church, der in diese Gemeinde gekommen ist, and initially wasn't sure about the gifts, und der am Anfang nicht sicher war über diese Gaben. We can't back down from the gifts. Wir können uns da nicht zurücknehmen. There is a spirit of the world, da ist ein Geist der Welt, that is trying to infiltrate the churches of our day, der die Gemeinden von heute infiltrieren möchte. It's a spirit of intimidation, es ist so ein Geist der Einschüchterung, that is trying to cause Pentecostal pastors, der versucht das Pfingstpastoren, to no longer be bold about the Pentecostal experience, dass sie nicht mehr länger kühn über diese Pfingsterfahrung. It's a spirit that's trying to intimidate charismatic, spirit-filled pastors. Es ist auch ein Geist, der charismatisch gefüllte Pastoren einschüchtern will. Prophetische Pastoren einschüchtern will. Trying to intimidate them to back down. Sie einschüchtern will, dass sie es einfach ein bisschen zurückfahren. Back down from the gifts. Die Gaben ein bisschen zurückfahren. Back down from the supernatural. Das Übernatürliche ein bisschen zurückfahren. We cannot lose the power of God. Aber wir können die Kraft Gottes nicht verlieren. We must be more bold. Wir müssen mutiger sein. We must be more vocal. Wir müssen das mehr aussprechen. You know, in the past, in der Vergangenheit, when I tell people, als ich mit Menschen gesprochen habe, I was Pentecostal as a child, dass ich als Kind ein Pfingstler war, they would say in a very derogatory way, da haben sie auf eine sehr runtermachende Art und Weise gesagt, oh, you're a holy roller. Du bist einer von diesen heiligen Rollern. And they would say that word holy roller. Und sie sagen dieses Wort heilige, weil sie auf dem Boden sich rumrollen, heilige Roller. They would say it in a way like. Sie haben das auf eine Art gesagt. That was the most kind of disgusting Christian you could ever be. Dass das die ekelhaftesten Christen wären, die du sein könntest. Also sehr, sehr unhöflich. And the other thing they do when we were kids. Und die andere Dinge, das andere, was wir getan haben, als wir Kinder waren, war. You're a tongue talker. War, oh, du bist ein Zungenreder. Like that's a negative thing. Als wäre das was Schlechtes. Like it's a gross thing. Als wäre das irgendwas Ekliges. But I've learned. Aber ich habe gelernt. In recent times. Kürzlich. To take all those things that the enemy meant to be derogatory. All diese Dinge, die der Feind gemeint hat, dass sie einfach was Schlechtes sein soll. And I just totally claim them fully. Und ich nehme die einfach für mich in Anspruch. You know what? I am a tongue talker. Weißt du, ich bin ein Zungenreder. And I'm proud of it. Und ich bin stolz drauf. And at times. Und in Zeiten. I've been known to be a holy roller. Zu manchen Zeiten war ich auch bekannt als heiliger Roller. I'm not not ashamed of it. Ich schäme mich nicht dafür. Ich schäme mich nicht dafür. I'm a holy laugher. Ich bin ein heiliger Lacher. I'm a joy-filled Christian. Ich bin ein freudegefüllter Christ. Ich bin gefüllt mit der Kraft Gottes. Ich bin gefüllt mit der Kraft des Geistes. Ich tue Wunder. Signs and wonders are a part of my life. Zeichen und Wunder sind Teil meines Lebens. Halleluja. Biblical Christianity. Ich lebe die biblische, hey. Das biblische Christentum hey. Aus. Hey. Hey. Hey. Hey. You're a biblical Christian too. Ihr seid auch Christen. Hey. Biblische Christen. Last fall, Janet and I letzten Herbst sind Janet were teaching und ich at Kingsway College in Birmingham, Alabama. Da haben wir am Kingsway College in Birmingham, Alabama gepredigt. And we had been assigned to teach a class called Supernatural 101. Und wir haben eine Klasse gelehrt, die hat war so Grundlagen im Übernatürlichen. So the first lesson is supernatural soul winning. Und die erste Lektion ist übernatürliche Seelengewinnung. The second lesson, die zweite Lektion ist receiving the baptism of the Holy Spirit. Die Taufe im Heiligen Geist zu empfangen. So, we told the kids, the students, on the first day. Also wir haben den Kindern am ersten Tag gesagt. We said, when we come back, wenn wir zurückkommen, we're going to teach on the receiving the baptism of the Holy Spirit. Dann werden wir euch lernen, wie ihr die Taufe im Heiligen Geist empfangt. Well, there was a student in the class. Und da war ein Student in der Klasse. Good little Baptist kid. Und so ein aus der Baptistengemeinde. The Baptist folk in America. Und die Baptisten in Amerika. They think that speaking in tongues is demonic. Die glauben, dass die Zungenrede dämonisch ist. And so they're very much against speaking in also tongues. Also sind sehr dagegen. Yeah. And this always amazes me. Und das wundert mich immer wieder. I had a Baptist friend. Ich hatte einen Baptistenfreund. Or I knew a Baptist pastor. Oder ich kannte einen Baptistenpastor. Who got filled with the Holy Ghost. Und er wurde gefüllt mit dem Heiligen Geist. And he began speaking in tongues. He became a tongue talker. Und er hat angefangen in Zungen zu reden. Er wurde zum Zungenreder. It became a problem for the denomination. Und das wurde zum Problem für die ganze Denomination. Because he was the greatest soul winner in the denomination. Weil er war der die meisten Seelen gewonnen hat in der Denomination. But now he was a tongue talker. Aber jetzt war er ein Zungenreder. So they sent some of the head guys to his church. Also haben sie einen von den Obersten zu seiner Gemeinde geschickt. To watch what he was preaching. Um einfach zu schauen, was er da so predigt. And then they had a meeting with him afterwards. Und dann hatten sie eine Zusammenkunft mit ihm danach. And they said, Pastor Bob. Und die haben gesagt, Pastor Bob. You cannot be speaking in tongues. Du kannst einfach nicht in Zungen reden, das geht nicht. In a public meeting like that, you can't be speaking in tongues. In einem öffentlichen Gottesdienst, nee, das geht nicht. And the Spirit of God must have been on Pastor Bob. Und der Geist Gottes muss auf Pastor Bob gewesen sein. Because he had the greatest response. Weil er hatte die beste Antwort. He picked up his Bible. Er hat seine Bibel genommen. And he said, whatever verses you don't want me to talk about. Welchen Vers auch immer du nicht willst, dass ich ihn predige. Whatever spiritual things in here you don't want me to do. Was auch immer geistliches hier drin du willst, dass ich nicht tue. I'll give you my Bible, you just rip out the pages. Ich gebe dir meine Bibel, reiß einfach die Seite raus. And you know those Baptist elders would not rip out the pages. Und du weißt, die Baptisten würden niemals eine Seite rausreißen. So he continued speaking in tongues until he passed on the glory. Also hat er einfach weiter in Zungen geredet, bis er dann zum Herrn gegangen ist. Halleluja. Halleluja. Well, Jake, the student at the college, Jake. Also Jake, dieser Student an dem College. He came from a Baptist family. Er kam von diesen auch aus einer baptistischen Familie. But he had been seeing in the Word. Aber er hat im Wort gesehen. People speaking in tongues. Dass da Menschen in Zungen geredet haben. And because he saw it in the Bible, he said, "I want that." Und weil es in der Bibel gesehen hat, hat er gesagt, hey, ich will das auch. Secretly been pursuing. Und er hat es geheim, hat es sich danach ausgestreckt. The baptism of the Holy Spirit. Nach der Taufe im Heiligen Geist. So he got so excited. Also war er so aufgeregt. When Janet and I announced the next class was going to be on the baptism of the Holy dass, Spirit. Als Janet und ich angekündigt haben, dass die nächste Klasse über die Taufe im Heiligen Geist sein wird. And he told me later, he said, "I knew that on that day I was going to receive." Und er hat mir später gesagt, dass er wusste, dass er empfangen wird an dem Tag. See, he took our words and he made them a point of contact. Also er hat unsere Worte genommen und er hat sie zu einem Kontaktpunkt gemacht. On this day, it's about receiving the baptism of the Holy Spirit. Geht es darum, die Taufe im Heiligen Geist zu empfangen? So I'm going to receive. Also werde ich es empfangen. Some of you just need to make a point of contact. Manche von euch müssen einfach diesen Kontaktpunkt herstellen. For the gifts of the Spirit. Im Geist. and just say, when I show up here, und sagen, wenn ich when I obey Christ, wenn ich Christus when I follow nachfolge, the Spirit, wenn ich dem Geist folge, this is going to happen. Das wird passieren. God's going to allow me to prophesy. Dann wird Gott mir erlauben, God's going to give me the working of miracles. Dann werde ich in Wunder God's going to impart to me the gift of faith. Dann wird mir die Gabe des Glaubens create a point of contact. Erstell diesen Kontaktpunkt. So Thursday comes. Also es kam dann der Janet Donnerstag, and I teach the class, wo wir diese Klasse gelehrt and haben. At the end we said, any students that are here that have not yet received the baptism of the Holy Spirit. Und dann haben wir gesagt am Ende ja, jeder der noch nicht die Taufe im Heiligen Geist empfangen hat. We want you to come forward. Möchten wir, dass du nach vorne Janet, kommst. Was it four or five students that came? Waren es vier oder fünf? Four, okay. Also, because most of the class they were already tongue talkers. Also die meisten in der Klasse waren schon Zungenreder. And so four students came. We laid our hands. Also vier Studenten sind nach vorne gekommen und wir haben uns die Hände aufgelegt. Each one received their prayer language. Und jeder hat die Zungenrede empfangen. But when we laid our hands on Jake, aber als wir unsere Hände auf Jake gelegt haben, the little Baptist boy, der Baptistenjunge, it was like a bomb went off inside of him. Es ist wie als wäre hätte eine Bombe in ihm explodiert. I mean really. Ich meine ernsthaft. And he didn't stop. Und hat nicht aufgehört. The class was finished. Die Klasse war vorbei. And he was like, he went back home like that. Er ist so nach Hause gegangen. Into his little Baptist home. In sein Baptisten zu Hause. His sweet Alabama Baptist home. Sein süßes Alabama Baptisten zu Hause. And his parents noticed what was happening to him. Und seine Eltern haben mitbekommen, was mit he ihm couldn't passiert stop ist. Speaking in tongues. Er konnte nicht aufhören, in Zungen zu reden. And he decided he was going to have a spontaneous prayer meeting with his family. Und er hat sich entschieden, er hat ein spontanes Gebet. So he laid hands on his dad, laid hands on his mom. Er hat seinem Vater und seiner Mutter die Hände laid aufgelegt. Laid hands on his older brother. Hat seinem älteren Bruder die Hände and aufgelegt. And then when he laid hands on his younger brother. Und als er seinem jüngeren Bruder die Hände aufgelegt hat. He was teaching them what he learned earlier in the day. He was literally reading his notes. Also er hat ihm gleichzeitig einfach beigebracht, was er gelernt hat aus seinen he laid hands Notizen. On his younger brother, und er hat die Hände auf seinen jüngeren Bruder gelegt. And like a bomb, und wie eine Bombe. The younger brother. Ist bei dem jungen Bruder. Now there was two of them. Jetzt gab es zwei von ihnen in diesem Baptisten zu Hause. That was on Thursday. Das war am Donnerstag. Jake spoke in tongues. All the way through the night as he slept. Jake hat die ganze Nacht in Zungen geredet, während er geschlafen hat, den ganzen Tag all am Freitag. The next day, Saturday. Auch den ganzen nächsten Tag am Sonntag. Came to church on Sunday. Und ist in die Gemeinde gekommen am Sonntag. All day Monday. Den ganzen Montag. All Tuesday morning he comes back to the school. Am Dienstagmorgen kommt er zurück in die Schule. We're in worship. We're having a chapel with the whole school all 3 years. Wir sind im Lobpreis gerade und mit der ganzen and Schule. And Jake's still in the power of God. Und Jake ist immer noch in der Kraft Gottes. Speaking in tongues. He hasn't stopped speaking in tongues. Er hat nicht aufgehört, in Zungen zu sprechen. That has to be supernatural. Das muss übernatürlich sein. Has to be supernatural. How else can you explain that? Wie kannst du das sonst erklären? He comes back to school on Tuesday. Also kommt er zurück in die He's Schule. He's in the chapel. Er ist in der Kapelle da. Chapel gets done. We're supposed to all go to our classes and do normal things. Wir sind dann mit dem Gottesdienst fertig und sollen dann alle in unsere Klasse gehen und normale Dinge nachgehen. But the power is clearly on Jake. Aber die Kraft ist einfach auf Jake. So the dean of the school, also der Dekan von der Schule, talks to Janet, kommt zu Janet and says, "Do you think we should maybe have Jake release that fire over all the students?" Und fragt, hey, denkst du nicht, dass wir Jake dieses Feuer well, über all den Studenten freisetzen the obvious lassen decision sollen? Was yes, right? Die Entscheidung war natürlich ja. And so they made room for that. Now this is amazing. Und when you make room for the gifts. Und dann haben sie da Raum gemacht. Und das ist wunderbar, wenn du Raum machst für die Gabe, dann macht die Gabe Raum für when dich. When you make room for the gifts, the gifts make room for wenn du, you. Wenn du Raum für die Gabe machst, dann macht die Gabe Raum für dich. So Jake laid his hands on all the students. The school lit up on fire. Und dann hat Jake jedem Studenten die Hand aufgelegt und die sind einfach and alle on fire gewesen. We couldn't go and do the normal class we were going to do the teaching. Wir konnten dann nicht mehr die normalen Klassen, die wir machen sollten, machen. With everyone on fire like this. Wir haben verstanden mit jedem, der einfach so there was only am Brennen one thing ist. We could do. Da gab es nur eine Sache, die wir and tun that konnten. Was to release the classes. Und das war die Klassen zu entlassen. To go out to the gas station. Um dass sie gehen zur Tankstelle. The shopping center. Ins Einkaufszentrum. Release the fire. Und das Feuer freisetzen. Just release the fire. Dass sie einfach das Feuer freisetzen. Release the fire. Das Feuer freisetzen. It's wonderful when we have fire in the church like this, because the fire needs to return to the church. Es ist wunderbar, wenn wir so ein Feuer haben in der Gemeinde, aber das muss auch zurückkommen. But the purpose of the fire. Aber der Zweck des Feuers ist, dich zu entzünden, so that you go out there, dass du nach draußen gehst and you shine bright for Jesus. Und dass du hell scheinst für Jesus. That you release his power, his miracles, his salvation, his deliverance. Dass du seine Kraft, seine Erlösung, so, und dass du das mit dir trägst. We go to the gas station, we go to the shopping center. Also wir sind zur Tankstelle und zum Einkaufszentrum gegangen. Janet and I went to the gas station, half the school went over to the also shopping Janet center. Und ich sind zur Tankstelle, andere sind zum Einkaufszentrum. Everywhere we went, it was amazing. People got saved. Aber es war wunderbar, also es sind Leute errettet there worden. Was healing miracles. Es gab Heilungswunder. There was people prophesying over others. Menschen haben prophezeit über andere. And then Jake. Und Jake. He went to the gas station with us, where we were going. Er ist mit uns zur Tankstelle gegangen. He went into the gas station. Now I say gas station. It's called Buc-ee's. Ich sag Tankstelle ist aber eigentlich eine Buc-ee's nennt sich das. You see a lot on Instagram in America. Du siehst es ganz viel auf Instagram in Amerika. Because this gas station is about 50,000 square feet. Yeah, it's big. Also weil diese Tankstellen, die sind riesig groß. You can buy clothes. Du kannst da sogar Kleidung kaufen. All kitchen things, gifts, Sachen für die Küche, Geschenke, homemade fudge, barbecue sandwiches, Eis, got everything. It's alles. Everything. And the cleanest restrooms. Und sie sind sauber, yeah. die saubersten Toiletten dort. So Jake goes into Buc-ee's. Also Jake geht in diesen Buc-ee's. He finds someone in the aisle. Er findet jemanden in dem Gang. Who says that they're saved? Der sagt, dass er errettet ist. But they're wondering what's happening to him. Aber er wundert sich, was mit ihm da passiert. And they explain that he's baptized in the Holy Spirit. Und sie erklären ihm, dass er getauft ist im Heiligen Geist. And the person in the aisle said, I would like that. Und die Person im Gang sagt, ja, das würde ich Jake auch gerne haben. Jake lays his hands on the person in the gas station. Und Jake legt ihm die Hände auf in der Tankstelle. And in the gas station, the Holy Spirit fills this person. Und in der Tankstelle füllt der Heilige Geist diese Person. And they start speaking in tongues. Und er fängt auch an, in Zungen zu sprechen. His gas station. Mitten in der Tankstelle. It was wild. Absolutely. Das war verrückt. Das wild. War verrückt. So. Also. That weekend I go to minister in Boston. Und an dem Wochenende bin ich dann gegangen, um in Boston with zu dienen. With the charismatic Catholics. Mit charismatischen Katholiken. And I tell them about Jake because it had just happened. Und ich habe ihnen von Jake erzählt, weil das einfach gerade passiert ist. And I invited anybody who didn't have their a baptism of the Holy Spirit to come forward, receive the prayer language. Ich habe jeden, der noch nicht die Taufe im Heiligen Geist empfangen hat, nach vorne eingeladen, dass er es empfangen kann. And there was about 20 Catholics that came forward. Und das waren etwa 20 Katholiken, die nach vorne gekommen sind. And I laid my hands on each one. They all received the baptism. Ich habe meine Hand auf sie gelegt und jeder hat die Taufe empfangen. With the initial evidence of speaking tongues. Damit, dass sie im Zungen gesprochen haben auch. And as I was ministering in this way. Und als ich auf diese Weise gedient habe. I had called the worship team up to do some music over on the side. Habe ich das Lobpreisteam nach vorne gerufen, dass sie daneben her ein bisschen Musik machen. But I gave them a very specific instruction. Aber ich habe ihnen spezifische Instruktionen gegeben. I said, I don't want you to sing in English. Ich habe gesagt, ich möchte nicht, dass ihr auf Englisch singt. I went like this. I said, just sing in the spirit. Ich habe gesagt, singt im Geist. Okay. Okay. So they started singing in the spirit. Also haben sie im Geist gesungen. And I'm ministering up here. It's wonderful. Und dann habe ich da gedient und es war wunderbar. So the next day, I'm sitting in the hotel where the conference was taking place, having lunch. Und am nächsten Tag sitze ich im Hotel, wo die Konferenz war, und and the conference organizer comes up to me. Und dann kommt der das organisiert hat, zu mir. And she says the kids are really excited. Und sie hat gesagt, ja, die Kinder sind echt begeistert. I said, what kids are you talking about? Und da frage ich, von welchen Kindern redest du? She said, the worship team. Das Lobpreisteam. I was amazed because like some of those kids were like 40 years old. But anyway. Hat mich gewundert, weil einige dieser Kinder waren schon über 40. Anyway. Aber auf jeden Fall. She said they're really excited. Und sie sagt, ja, die sind echt begeistert. I said, that's great. Und dann sage ich, das ist wunderbar. She said, no, you don't understand. They're really, really excited. Nein, du verstehst nicht. Die sind echt begeistert. I said, wonderful. Wunderbar. She said, no, you don't understand. Nein, du verstehst das nicht. She said, none of them. Keiner von ihnen had received the baptism of the Holy Spirit. Hat die Taufe im Heiligen Geist empfangen. But when you looked at them. Aber als du sie angeschaut hast. And said, don't sing in English. Und ihnen gesagt hast, sie sollen nicht in Englisch singen. Sing in the Spirit. Singt im Geist. They instantly got baptized in the Holy Ghost. Wurden sie sofort im Heiligen Geist getauft. And they got the prayer language. Und die Zungenrede empfangen. And so They were so excited. They kept on singing in the spirit all weekend. Und sie waren so begeistert, dass sie das ganze Wochenende im Geist weitergesungen haben. I just thought they were just so anointed. Ich dachte einfach, I didn't die wären realize so it was a fresh anointing that was ich, coming on ich them wusste like gar nicht, that. Dass das die frische Salbung war, die auf sie gekommen ist. Anyway, listen, there's a fresh impartation for you. Also auf jeden Fall, da ist eine frische Salbung God has für something dich. Fresh for you. Gott hat etwas Frisches für dich. There's new tongues. Das sind neue Zungen. Some of you already received the baptism of the Holy Spirit, but there's new tongues, new languages, new prayer languages, new prayer sounds. Haben schon die Zungenrede empfangen, aber das sind noch neue Zungen, neue Sprachen. There's new spiritual gifts that God wants to impart. Da gibt's neue geistliche Gaben, die Gott dir zuteilen möchte. And so I want you to prepare for a time of impartation. We're going to make a prayer tunnel up here. Also, ich möchte, dass ihr euch vorbereitet für diese Zeit der Zuteilung. Wir machen jetzt dann auch And I want you to get ready to receive. Und ich möchte, dass ihr euch bereit macht zu empfangen. A major impartation. Eine mächtige Zuteilung. From the Lord, amen. Vom Herrn. Pastor George, should I hand this to you? Pastor Georg, okay. Übergebe ich an dich. Awesome. Praise God. Preis den Herrn. Halleluja. Praise God. Halleluja. Seid ihr voller Erwartung? Ja, das ist ein biblisches Mandat. Joshua hat gesprochen von dem Kontaktpunkt. Und die Bibel sagt, der Kontaktpunkt im Neuen Testament, immer wieder, kannst du immer wieder lesen, der Kontaktpunkt ist die Handauflegung. Ja. Eine der Grundlehren des Neuen Testaments ist die Lehre von den Handauflegungen. Das heißt, der Kontaktpunkt für das Empfangen des Heiligen Geistes, für die Zuteilung des Heiligen Geistes. Du siehst, im Alten Bund gab es verschiedene Dinge, wie zum Beispiel der Prophet Samuel hat den David gesalbt mit dem Salböl und dann kam das Salböl auf ihn und dadurch hat er die Salbung empfangen. Ja, der Prophet Elia hat den Mantel auf Elisa geworfen und dadurch hat er die Salbung empfangen von Elia, ja, und so gab es verschiedene Kontaktpunkte und Salbung ist auch im Neuen Bund auch noch ein Kontaktpunkt, aber ganz besonders, insbesondere ist Handauflegung ein Kontaktpunkt. Deswegen, ich möchte einfach, wenn wir jetzt dann nachher gleich den Feuertunnel machen, möchte ich einfach, dass ihr nicht nur einfach das so als ein Spiel oder so seht, okay, jetzt legen einfach da viele Leute uns die Hände auf und es ist funny und super, sondern die Handauflegung ist der Kontaktpunkt für die Salbung. Und was ihr empfangt, wir werden unsere Leiter haben, die den Feuertunnel bilden und Joshua, Janet und wir werden am Ende stehen und ihr werdet eine Übertragung bekommen, sowohl von der Salbung und von dem Mantel, der auf diesem Haus auf Glory Life ist, als auch das spezifisch, was auch unsere Gäste und was die Sprecher einfach dieses Wochenendes tragen. Und das wird übertragen durch die Handauflegung. Also schau mal deine Hände an und sag zu deinen Händen, heute wirst du was empfangen, was du wieder weitergeben kannst. Weil Hände werden auf dich gelegt und dann kannst du wieder Hände auf andere legen. Das ist das, was Joshua erklärt hat. Ja? Der eine in Zungen, der nächste, es geht von einem zum anderen. Ja? Übertragung. Und eben, es geht darum, dass das, was sich an diesem Wochenende hier freigesetzt hat, dass es nicht hier in diesem Raum bleibt, dass es nicht hier in dieser Gemeinde bleibt, dass es nicht hier unter den Christen bleibt, sondern dass es rausgeht, ja, an die Tankstellen, an die Hecken und Zäune, da wo einfach Menschen die Herrlichkeit Gottes brauchen. Okay? Also, macht euch bereit, es zu empfangen. Bevor wir da reingehen, noch ganz kurz ein paar Dinge. Sabrina wird uns gleich noch ein paar Ansagen weitergeben, auch für die kommende Woche. Aber ich möchte einfach noch mal ein paar Hinweise geben. Ich glaube, was du auch an diesem Wochenende gemerkt hast und wo es jetzt auch bei der Zuteilung drum geht, es geht darum, dass du ein Teilhaber dieser Herrlichkeitsbewegung wirst, dass du selber zu einem Träger der Herrlichkeit Gottes wirst. Amen. Dass du von hier weggehst als ein Teilhaber. Ja, nicht als einer, der was empfangen hat, okay, bless me, und dann, okay, schauen wir mal, wie lange es anhält. So. Sondern, dass du wirklich zu einem Teilhaber der Herrlichkeit Gottes wirst. Nicht nur zu einem Kunden sozusagen, zu einem bless me Kunden, sondern zu einem Teilhaber wirst. Und deswegen einfach nochmal ganz kurz die Hinweise, um dauerhaft auch weiter in dieser Herrlichkeit Gottes zu gehen, empfehle ich dir zum einen unsere Glory Life Schule. Ja? Jeder von uns, ja, okay, die Schüler klatschen schon, Halleluja, preist den Herrn. Jeder kann tatsächlich, egal, weißt du, egal wie weit du weg wohnst, egal wo du bist, auch wenn du, wenn du eine andere Ortsgemeinde hast, wo du hingehst, das spielt keine Rolle. Das ist keine Konkurrenz oder irgendwas, sondern das sind 2 Lehrstunden pro Woche, die du wirklich bekommst, um in deinem Bewusstsein, wer du bist in Jesus, was du trägst in der Herrlichkeit, zu wachsen, geschult zu werden und aktiviert zu werden in den Gaben des Geistes. Um wirklich dauerhaft ein Teilhaber an diesem Leben zu sein, empfehle ich dir dieses Investment in dein geistliches Wachstum. Wenn du noch nicht Schüler bist, wir haben es schon ein paar Mal gesagt jetzt an dem Wochenende, wenn du dich an diesem Wochenende anmeldest, bis spätestens nächsten Mittwoch, dann wird dir die Anmeldegebühr erlassen als besondere Aktion. Also nutzt die Gelegenheit, einzusteigen in diese Schule. Man kann immer zum Anfang des Monats da einsteigen. Du kannst auch immer aussteigen, wenn du willst, ja, aber die meisten bleiben. Ja, nach 2 Jahren kannst du auch ein Zertifikat bekommen, aber es geht trotzdem immer weiter. Wie auch immer. Aber das empfehle ich dir einfach, um dich weiter aufbauen zu lassen. Außerdem empfehle ich dir nochmal einfach wirklich auch zu schauen, wo ist in meiner Nähe ein Glory House, wo ich einfach alle 14 Tage sind diese Glory Häuser, die meisten sind dienstags abends, ja, wo ich einfach auch live vor Ort wirklich diesen Fluss erleben kann, wenn du weiter weg wohnst. Ansonsten natürlich bist du hier willkommen oder in den anderen Glory Life Zentren in Hamburg oder Augsburg oder wo auch immer du wohnst. Ja, aber nutze einfach die Gelegenheit. Hinten hast du die Infos im Foyer, wo die verschiedenen Glory Häuser ausliegen und wo du dich informieren kannst, wo solche sind. Auch wenn du selber eins starten möchtest, da haben wir gestern ja diese Folie eingeblendet, dann bist du herzlich eingeladen, auf uns zuzukommen, wenn du ein Glory Life Schüler bist und dich Glory Life zugehörig fühlst und eine Leitungsgabe hast. Außerdem, wenn du sonst irgendwie Teilhaber sein möchtest, weil ich glaube tatsächlich, das gilt auch im geistlichen Dienst, gilt, gib und es wird dir gegeben, nicht nur im finanziellen, sondern in dem Maß, wie du dich selber einbringst, also wie du eben nicht nur ein Kunde bist, sondern ein Teilhaber bist, sprich ein Mitarbeiter bist, in dem Maß empfängst du auch wieder von dem Mantel. Also wenn du noch kein Mitarbeiter bist, du fühlst dich Glory Life zugehörig, aber du bist noch kein Mitarbeiter, dann wend dich einfach an unser Büro. Da gibt es die Möglichkeit, einfach so ein Formular auszufüllen, für welche Dienste du dich interessierst. Und dann können wir dich gerne vermitteln an einen der Dienste. Auch während den Konferenzen ist es möglich, also für die, die nur zu Konferenzen kommen können, ist es möglich, einfach Mitarbeiter zu sein und damit Teilhaber zu sein. Also das empfehle ich dir auch. Und dann, wenn du ganz besonders heiß bist, on fire bist und einfach besondere Gaben hast, dann kannst du dir unsere Stellen Anzeigen anschauen auf unserer Homepage. Wir suchen immer wieder Leute, einfach die wir anstellen wollen, müssen, einfach weil einfach der Dienst sich ausweitet. Momentan suchen wir einen Pastor, wir suchen einen Medienmann, der speziell auch eine Gabe hat für Videos und Filme und so weiter. Also kannst du dir anschauen im Internet. So kannst du natürlich in ganz besonderer Weise ein Teilhaber sein. Auch, es gibt auch die Möglichkeit für Glory Life Schüler übrigens ein Praktikum zu machen bei uns. Kannst du dich auch informieren auf unserer Schul-Homepage oder auch auf unserer normalen Homepage findest du die Info dazu. Kannst du ein Praktikum machen ab einem halben Jahr, um einfach auch mehr und mehr ein Teilhaber zu sein. Okay, ansonsten will ich an der Stelle mal alle Teilhaber dieser Konferenz auch ehren. Jetzt, wenn wir von Teilhabern reden, weil es gibt hier viele, die empfangen haben an dieser Konferenz, aber es gibt auch viele, die wirklich Teilhaber waren, indem sie gedient haben. Ja, gestern Abend haben wir schon die Ordner erwähnt und die Übersetzer. Heute möchte ich mal all die anderen Teilhaber im Hintergrund, ob das am Büchertisch ist, ob das im Kinderbedienst ist, ob das im Kaffeedienst ist, beim Essen machen, beim Putzen, beim Gebet, wir haben ein Gebetsteam, das die ganze Zeit betet, ob das am Video ist, ob das, was haben wir noch vergessen, am CD-Tisch, ob das, ich weiß nicht, was haben wir noch alles? AV-Studio, genau, Licht und so weiter, Technik, Blumen und so weiter. Ich möchte einfach mal alle, die irgendwie Anteil haben, hatten daran, dass dieses Wochenende so genial gelaufen ist, möchte ich mal, dass ihr alle mal aufsteht und wir wollen euch alle mal kräftig beklatschen. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Und natürlich, Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Danke für alle diese Teilhaber. Und natürlich auch ganz, ganz besonders wollen wir allen danken, unseren Gästen, die einfach so einen wichtigen und entscheidenden Anteil daran hatten an diesem Wochenende, dass es so stark geworden ist. Und wir wollen euch nochmal ehren. Joshua und Janet Mills, Liberty Legacy, Halleluja. Vielen, vielen Dank für euren wunderbaren Dienst. You are a blessing. That's just so amazing. We really love you. Such wonderful friends in the glory. Halleluja. So amazing. So amazing. Halleluja. Halleluja. Das ist wunderbar. Wenn du ein Zeugnis hast, was du erlebt hast an diesem Wochenende, ich sag's nochmal, wunder@glorylife.de ist unsere Adresse. Gestern war so eine lange Schlange von Leuten, die Zeugnis geben wollten. Ich konnte nur einen Bruchteil davon Zeugnis geben lassen, aus Zeitgründen. Wenn du ein Zeugnis hast, dann schreib uns eine E-Mail, wunder@glorylife.de. Da kannst du es weiterleiten und dann können wieder andere ermutigt werden, weil das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung.